Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer of a Podcast. Dieses Mal im Angebot Justice League von Zack Snyder, die 2021 Edition. Und ja, natürlich bei diesem Thema, es gibt so ein paar rote Fäden bei diesem Podcast. Es gibt den Jahresrückblick mit einer bestimmten Besetzung. Und natürlich, wenn es um das Thema DC gibt, gibt es auch eine klare Besetzung. Und in beiden Fällen ist es natürlich Tobi, der heute wieder zu Gast ist. Hallo. Hallo. Ja, wir reden jetzt natürlich über den sagenumwobenen Snyder Cut, wie er eigentlich auch oft gerne genannt wird, einfach dieser Film. Der Snyder Cut von Justice League. Vielleicht, ich rekapituliere nochmal kurz ein bisschen für diejenigen, die jetzt wirklich gar nicht wissen, was das ist, worüber wir reden und was da los ist. Also ich fasse kurz zusammen, es gibt ja auch bei DC, also diesem Comic-Buch-Verlag, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, gibt es auch ein Cinematic Universe, das haben die auch gestartet. Und das Ganze war eben unter der Kontrolle von Zack Snyder. Das fing an mit, habe extra mir alles aufgeschrieben, Man of Steel 2013, das war sein Superman-Film, den er gemacht hat. Mhm. Und 2016, drei Jahre später, kam Batman vs. Superman, das war sein zweiter Teil. Nee, Batman, und dann war Batman wie Superman. Wenn man Entschuldigung, richtig. Doppelpunkt Dawn of Justice, Bindestrich Ultimate Cut im Idealfall noch. Wenn man natürlich ein richtiger Fan ist, hat man natürlich diese Version gesehen. Wie du hoffentlich mittlerweile auch. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Aber ich habe mir jetzt wirklich gedacht, ich mache es jetzt vielleicht, weil ich mir jetzt auch diesen Zack Snyder Cut von Justice League angeschaut habe. Hm. Habe ich mir gedacht, jetzt habe ich 4 Stunden durchgebracht, jetzt kann ich auch den Ultimate Cut gucken eigentlich. Ja. Aber ja, genau, das war eben der zweite Teil und dann war ganz klar geplant, Justice League. Ich glaube, sein ursprünglicher Deal mit Warner Brothers war auch mal, dass er 5 Filme macht in diesem Universum. Ja. Also Justice League, diese ganze Story sollte auch über mehrere Filme erzählt werden. Und ja, 2017 kam bereits der nächste Justice League raus, also auch nur ein Jahr nach Batman vs. Superman, was ich ziemlich abgefahren fand, als ich das nochmal nachgeschaut habe. Wirklich? Und ja, dann gab es aber eine persönliche Familientragödie bei Zack Snyder tatsächlich. Seine Tochter hat sich umgebracht und deswegen ist er völlig verständlicherweise, hat er gesagt, sorry, ich kann jetzt unmöglich diesen Film fertigstellen, ich muss mich jetzt darum kümmern. Und ist von dem Projekt zurückgetreten. Hatte aber währenddessen schon extrem viel gedreht zu dem Film, soweit ich das eben weiß. Er war fertig mit den Dreharbeiten. Joss Whedon ist quasi nur für die Postproduktion eingesprungen. Ach so, okay. Ja. Also eigentlich war es wahrscheinlich so geplant. Also das wäre vielleicht der Deal gewesen, mit dem Zack Snyder hätte auch leben können, dass Joss Whedon, der eben bekannt ist dafür, dass er die Avengers-Teile, die ersten beiden gemacht hat, dass der eben das nur zu Ende führt noch, vielleicht im Schnitt und so, ein paar Sachen auch ändert, nach eigenem Gutdünken. Aber so war es dann nicht. Joss Whedon hat dann tatsächlich nochmal ein richtiges Budget bekommen und hat dann ganze Szenen neu gedreht und umgeschrieben und hat mehr Witze reingebracht. Der Film sieht auch ganz anders aus als Zack Snyders Version jetzt letzten Endes. Und ja, also ich glaube, dafür allein waren schon mal, glaube ich, wurden nochmal 100 Millionen Dollar in die Hand genommen oder so für die, ja, für die Nachdrehs bei Joss Whedons Version. Und die ist nicht gut angekommen bei den Leuten, die ist auch relativ gefloppt. Da steht bis heute trotzdem, dass Zack Snyder diesen Film gedreht hat, weil natürlich viele seiner Szenen verwendet wurden. Aber er selber sagt auch, er hat nie diese Version gesehen, er hat sich sie nie angeguckt. Er weiß nicht, wie diese Kinoversion von seinem Werk eigentlich geworden ist, die Joss Whedon da umgesetzt hat. Und ja, dementsprechend, das war es eigentlich. Und danach gab es auch keine neuen Announcements mehr, keine neuen Filme mehr von DC oder Warner Brothers. Ja, weil eben auch Justice League nicht so gut lief. Und dann hat man es einfach ruhen lassen. Aber die Fans, ja, waren sich halt sicher, hey, Zack Snyder hat doch ganz viel schon gedreht. Wir wollen diese Version sehen. Wir wollen sehen, was er eigentlich gemacht hat. Und deswegen, schon kurz nach dem Release von Justice League in 2017, gab es den großen Hashtag auf Twitter für Release the Snyder Cut. Und ich fand diese Bewegung sehr, sehr unangenehm und sehr weird, weil diese Leute einfach ja völlig überzeugt und penetrant waren, dass dieser Film im Grunde im Regal fertig rumliegt und man muss ihn eigentlich nur noch aus dem Regal rausholen und abspielen. So ist es natürlich nicht, weil wie gesagt, wenn man etwas grundsätzlich gedreht hat oder viel gedreht hat, dann ist da kein Color Correction, da ist kein Schnitt und was nicht alles. Zack Snyder hat dann scheinbar irgendwann weiter daran gearbeitet, hat dann auch die Schauspieler involviert. Ich weiß noch, dass Jason Momoa irgendwann, der Typ, der Aquaman spielt, der dann irgendwann auch auf Social Media gemeint hat, hey, ich habe jetzt den Snyder Cut gesehen, also diese Rohversion, ohne die Special Effects zum größten Teil. Oh, die ist total geil und so. Und also all diese Schauspieler sind dann irgendwie mit eingestiegen auf das Thema. Henry Cavill. Und ja. Genau, Henry Cavill auch, klar, der war dann auch, so wurde es letzten Endes auch announced. Dann gab es so ein Zoom-Meeting, wo man zusammen nochmal Man of Steel geguckt hat, eben mit Fans. Und da war Zack Snyder mit anwesend. Und dann kam auch Henry Cavill dazu. Und da haben sie dann verkündet, dass es den Snyder Cut geben wird. Und Warner Brothers hat ihm also nochmal ein Budget gegeben, um diesen Film zu drehen. Zack Snyder selber hat aber übrigens darauf bestanden, nicht bezahlt zu werden für diese Fertigstellung seiner neuen Version, sondern wollte da, und es war ihm ganz wichtig, da jetzt auch endlich volle kreative Kontrolle zu haben. Hm. Und das ist ein ganz eigenes Thema. Man könnte wahrscheinlich einen ganzen Podcast darüber füllen, über diese interessanten Behind-the-Scenes und wie das überhaupt passiert ist, dass dieser Film ja nicht das wurde, was er machen wollte. Und die Justice League-Version 2017 ist 2 Stunden lang. Jetzt reden wir von einem Film, der 4 Stunden lang ist. Also da ist so ein gewaltiger Unterschied, dass man sich auch fragt, was war eigentlich hinter den Kulissen los? Wie habt ihr eigentlich miteinander kommuniziert, dass ja, das so anders wurde letztendlich, dieses Produkt? Ja, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ich glaube, man muss an den Film auch mit einer gewissen Erwartungshaltung rangehen. Also der ist auf einem Streaming-Dienst veröffentlicht worden. Und der Film ist in Kapitel aufgeteilt. Und ich glaube, so muss man ihn auch anschauen. Also natürlich kann man ihn am Stück schauen, diese ganzen 4 Stunden. Aber man kann ihn auch gut aufteilen als Serie für sich selber, finde ich persönlich. Also ich habe es auch tatsächlich so gemacht. Also eben jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt kam dieser neue Teil eben raus, vor nicht mal einer Woche oder knapp einer Woche jetzt. Und wurde eben auf Sky veröffentlicht in Deutschland. In den USA läuft er auf HBO Max. Das ist ja dieser neue Streaming-Service, den wir bis jetzt noch nicht haben. Vielleicht kriegen wir den auch nie, wäre aber eigentlich geil. Und genau, und dementsprechend hast du den ja auf Sky Ticket geguckt und hast mir dann geschrieben, hey, willst du nicht auch den Snyder Cut gucken können? Und ich hatte keinen Sky oder hab's auch nie wieder, weil ich mit der Firma so oft Ärger hatte. Und genau, dann dachte ich, ja gut, okay, also wenn ich, also im geschenkten Gaul schaue ich wirklich nicht ins Maul, dann gucke ich mir das an, obwohl ich eigentlich mir vorher dachte, mir hat der Original Justice League nicht gefallen, ich bin ja auch nicht der größte Fan der anderen Zack Snyder Superheldenfilme in diesem Universum und ich bin ja eigentlich jemand, der kein Hate-Watching bewusst betreibt, deswegen dachte ich, ich will ihn eigentlich nicht sehen, aber als du das vorgeschlagen hast, auch schon einige Tage vorher, habe ich dann doch aus vielen Quellen relativ viel Positives gehört, eine positive Entwicklung auch aus den Filmecken des Internets, die ich, frequentiere und dachte mir, gut, die sind eigentlich alle recht gewogen, die meisten, jetzt nicht alle, aber schon, die meisten sagen eigentlich, es ist eine klare Verbesserung und dachte ich, gut, irgendwie finde ich es ja schon interessant, also einfach, weil es auch eine sehr seltene Story ist, sowas, also dass eben ein Regisseur, es gibt natürlich immer mal wieder Director-Cuts bei Filmen, aber so extrem, dass man wirklich sagt, eben, du kriegst nochmal ein Budget und der ganze Film ist eigentlich was komplett anderes, also ein Director's Cut ist ja mehr so mal 15 Minuten länger oder sowas. Für Zack Snyder ist es tatsächlich relativ häufig. Also schau dir nur den Ultimate Cut von Watchmen zum Beispiel an. Genau, ja eben. Und dann eben auch Batman vs. Superman hat dann einen Ultimate Cut. Also ich habe dann auch drüber nachgedacht, dass das bei ihm ja scheinbar öfter so ist, dass er eigentlich lieber so 3-Stunden-Filme macht, aber halt Popcorn-Kino macht und die Leute halt sich nicht 3 Stunden in den Film setzen, in der Regel. Ja. Es weitet sich natürlich immer mehr aus und Avengers Endgame war dann ja auch schon relativ lang und so. Und es gibt schon solche Filme wie Herr der Ringe auch. Aber in der Regel ist ein 3-Stunden-Film immer noch was relativ Ungewöhnliches im Mainstream-Kino. Und ja, genau, er scheint da ja generell ein Fan davon zu sein, das zu machen. Generell ist das auch ein interessantes Thema, darüber jetzt nachzudenken. Wäre das, was wir jetzt gesehen haben, diese 2021-Edition von ihm, wäre das wirklich die ursprüngliche Vision gewesen? Weil ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass das ist, was er ursprünglich 2017 ins Kino bringen wollte. Größtenteils ja. Also natürlich in einer gekürzten und gestrafften Fassung, aber größtenteils basiert die der Zack Snyder Cut auf der Rohschnittfassung. Aber die Frage ist ja, war das jemals realistisch, jetzt mal darüber nachzudenken, dass Warner Brothers am Ende sagt, ja, bring gerne einen 4 Stunden. Nein. Da hätten sie doch sowieso gesagt, nee, das machen wir nicht, Mann. Wie gesagt, die Rohschnittfassung, das ist halt einfach nur der erste Entwurf von dem Film. Und viele Teile von dem Budget sind halt für Nachdrehs verwendet worden für die letzte halbe Stunde vom Film. Und um die Effekte einzufügen in diese Schnittfassung eben. Also das generell können wir vielleicht an der Stelle auch ganz klar sagen, wir spoilern natürlich jetzt diesen Film. Das ist im Grunde keine, weil die Grundhandlung ist die gleiche. Also es hat sich jetzt nichts geändert an dem grundsätzlichen Setting und worum es geht und was getan werden muss. Und deswegen reden wir hier von dem Film von 2017 und ja, wir spoilern natürlich auch diesen Zack Snyder Cut, das können wir hier kurz noch sagen. Ja. Aber ja, bitte. Auf jeden Fall sind hauptsächlich Effekte eingesetzt worden von dem Budget, das er noch extra bekommen hat. Wie du siehst, Steppenwolf sieht ganz anders aus, zum Beispiel. Und hauptsächlich sind tatsächlich, also natürlich kleine Momente sind noch ergänzt worden, die er vermutlich auch im Schnitt, also wenn er den Film durchgezogen hätte oder dann selbst beendet hätte, hätte er auch noch mal Nachdrehs gehabt, was ja bei so großen Blockbustern natürlich üblich ist, um mal kleine Momente zu ändern. Und das waren hauptsächlich die Nachdrehs. Was, glaube ich, dann am Ende rausgekommen wäre, wäre ein 3-Stunden-Film. Ja, vor allem, also was ich schon den Eindruck habe, weil er hat es ja jetzt auch erst gedreht, ist, glaube ich, alles, wie du sagst, diese letzte halbe Stunde, ich weiß jetzt nicht, ob es genau eine halbe Stunde ist, aber halt ungefähr. Alle, also sagen wir, der ganze Epilog fühlt sich für mich an, wie das habe ich mir im Nachhinein jetzt noch zusammengereimt. Oder ich möchte euch hier einen Ausblick zeigen, was ich eigentlich mal mit den anderen Filmen auch machen wollte, weil aktuell gibt es keine Pläne, dass es weitere Teile geben wird. Ja. Zack Snyder hat das auch klar gesagt, das würde nur passieren, wenn Warner Brothers auf ihn zukommt und sagt, hey, wir hätten das wirklich gern, dass du da doch nochmal weitermachst, dann würde das vielleicht passieren. Mittlerweile will ich nichts mehr verschreien, dass es unmöglich ist, weil auch diesen Snyder Cut, ich war auch klar einer, der gesagt hat, das wird nie rauskommen, Leute, weil das ist kein fertiger Film. Das hast du echt immer gesagt. Und dass die das Geld nochmal in die Hand nehmen und sagen, ja, rock dich nochmal in den Schnitt und lass nochmal ein Team Special Effects für dich machen für mehrere Millionen. Hielt ich auch für sehr unwahrscheinlich, aber ja, vielleicht haben sie sich auch gedacht, wir haben einen neuen Streaming-Service mit HBO Max, wir brauchen da auch exklusiven Content. Ja. Wir haben hier einen Film, der, sagen wir mal, zu 80% fertig ist, wenn man jetzt mal sagt, wie viel Zeit wahrscheinlich Special Effects noch brauchen oder 90%, dann lass halt jetzt noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das jetzt noch irgendwie fertig machen, das Ding. Ja. Und ja, eben, aber dieses Ende, dieser Epilog des Films, das sind eben alles neue Szenen oder zum Großteil, glaube ich, sind hier Sachen eingefügt worden, die es vorher nicht so gab oder die vielleicht nicht in dem Film geplant waren. Sicher weiß man das natürlich nie, aber eben allein dadurch, dass man schon mitbekommen hat, dass Sachen neu gedreht wurden oder Figuren eingefügt wurden, die vorher nicht im Film waren, siehe den Joker, der, glaube ich, in dieser ursprünglichen Version wahrscheinlich nie drin war und auch wirklich sich sehr rangeklebt anfühlt, finde ich am Ende. Das ist schon sehr so dieses, ja hier habt ihr noch was. Dazu hat Zack Snyder übrigens gesagt, er hat ja gewusst, dass jetzt Justice League ist sein letzter Film und jetzt durch den Snyder Cut hat er die Möglichkeit. Und es hätte sich für ihn falsch angefühlt, wenn er halt Batman nicht auf den Joker treffen lässt. Deswegen hat er im Snyder Cut noch diese Szene halt gedreht, damit Batman und Joker sich einmal treffen, so damit er irgendwie so das ein bisschen für sich abschließen kann. Ja, also wenn das so ist, dann ist es auch genau so, wie es sich anfühlt tatsächlich, muss ich sagen. Ja. Also vielleicht kommt mich, also ich glaube, wir sind wahrscheinlich hier auch nicht so ganz auf einer Wellenlänge, was diesen Film angeht. Generell muss ich auch als allererstes mal sagen, für mich ist es schon eine Verbesserung zu der ursprünglichen Justice League-Version 2017. Absolut. Also man merkt auch einfach, es ist jetzt schon mehr aus einem Guss auf jeden Fall. Also man merkt jetzt auch, das ist schon eine klarere Vision, die man hier erkennt. Es wird ja auch viel stärker jetzt auch eingebunden in die anderen beiden Teile. Allein, dass am Ende, am Anfang des Films nochmal das Ende von Batman vs. Superman aufgegriffen wird, ganz konkret. Da merkt man schon, hier gehört das jetzt alles mehr zusammen. Ja. Problem ist, was für mich sich halt nicht verändert hat, was einfach genau gleich geblieben ist mit dem alten Justice League, ist immer noch grundsätzlich das Problem von DC in diesem ganzen Cinematic Attempt, den sie da hatten. Alles fühlt sich für mich zu schnell und zu, ja, rushed an. Also es ist nach wie vor so, ich habe mir das nur mal in Klammern aufgeschrieben, dass es drei Filme eigentlich nur gibt in diesem Universum, wenn du jetzt, weil Suicide Squad ist zwar, klar, er ist da, glaube ich, auch immer irgendwie Mitproduzent oder sowas, Zack Snyder, aber Filme, die er selber gemacht hat, die, glaube ich, ganz klar seine Vision sind, sind halt die, die er gemacht hat, würde ich sagen. Man of Steel, Batman vs. Superman und Justice League. Und innerhalb dieser drei Filme haben wir die Origin von Superman. Superman stirbt aber innerhalb dieser drei Teile auch schon, wird wiedergeboren, ist dann kurz böse, dann ist er wieder gut, dann ist er nochmal böse, weil wir am Ende nochmal im Epilog dann nochmal, ja, nochmal einen bösen Superman kriegen oder einen Superman, der ziemlich angepisst ist. Und das alles innerhalb von drei Filmen. Also allein an einer Figur habe ich immer, merke ich so für mich, das ist einfach alles immer noch viel zu schnell und das Ganze hat keine Luft zu atmen, sondern wir müssen unglaublich viel in einem Film erzählen, weil wir eben nicht jetzt diesen Marvel-Approach gewählt haben oder vielleicht auch nicht die Geduld dafür hatten, zu sagen, wir erzählen hier über 10 Jahre, bauen wir unsere Figuren auf, sondern wir haben unseren großen Apokalypse-Film, so wie Avengers Infinity War oder Endgame, aber in diesem Film müssen wir auch noch, ja, im Grunde das halbe Team vorstellen, weil das halbe Team kennt ihr vorher nicht, also im Grunde, ja, mehr sogar, also ich meine, Wonder Woman, weiß ich gar nicht mehr, wann der erste Wonder Woman rauskam. Ich glaube, nach Batman vs. Superman, aber vor Justice League. Kann das sein? Ja. Oder war der auch danach noch? Moment. Müsste ich jetzt auch, Wonder Woman war 2017 auch. Okay, also vielleicht war, ich habe jetzt das Datum nicht genau, aber dann war er im selben Jahr wie Justice League. Aber in jedem Fall, gut, dann hat man es geschafft, Batman, Superman und Wonder Woman vorzustellen. Batman aber auch nur durch einen Kombo-Film mit Superman. Also auch Batman hat keine eigene Origin-Story bekommen oder ein eigenes Kapitel, sondern er musste auch sich das mit Superman teilen. Wonder Woman kam da dann auch noch kurz 5 Minuten vor und hat dann dir dann einen richtigen eigenen Film bekommen. Aber dann hast du halt Aquaman, Flash und Cyborg und alle drei müssen in diesem Film etabliert werden und vorgestellt werden. Und gleichzeitig willst du aber auch noch, dass ein Team daraus entsteht und gleichzeitig geht es aber darum, dass die ganze Welt untergeht. Und das hat sich für mich auch überhaupt nicht verändert. Also das ist völlig egal, ob das der Joss Whedon-Cut ist oder sein Cut jetzt, auch wenn er sich dafür doppelt so viel Zeit genommen hat. Es ist immer noch nur ein Film und ein Film ist nicht das reicht nicht, um all das, finde ich, in Ruhe und ausgewogen genug zu etablieren. Aber ich glaube, du siehst es ein bisschen falsch. Zumindest in meinen Augen. Also Zack Snyder hatte ja nie vor, natürlich ein bisschen natürlich ein Universum aufzubauen, wo dann andere Filme angekoppelt werden und so. Aber es sollte ja nie ein MCU sein. Sondern er hatte schon den Deal, dass er 5 Filme macht. Ganz genau. Er wollte eben diese 5 Filme machen und mit diesen 5 Filmen wollte er eben eine Geschichte erzählen. Und das Studio wollte natürlich, dass halt dann Einzelfilme entstehen und so, aber es sollte ja nie wirklich so wie das MCU werden. Nee, das nicht, aber auch unabhängig vom MCU. Also ich meine das gar nicht aufs MCU bezogen, es ist nur immer der gute Vergleich, weil die ja auch sehr viele Figuren haben und das halt in Ruhe etabliert haben. Man kann das auch mit Herr der Ringe meinetwegen vergleichen. Das Problem ist einfach, dass so viele Storys innerhalb dieser 5 Filme schon erzählt werden. Es ist ja nicht so, dass die 5 Filme alle zusammenhängen und jeder nur darauf fokussiert ist, zum Beispiel zu Teil 5 aufzubauen, sondern jeder Film hat für sich selber nochmal ein dramatisches Finale, einen dramatischen Konflikt und soll für sich selber auch nochmal funktionieren. Also Man of Steel hat ja auch einen klaren Endgegner in Zod und Batman vs. Superman, da müssen die beiden gegeneinander kämpfen und dann geht es eben um Darkseid und Steppenwolf jetzt in diesem Justice League. Und ich weiß nicht, was dann noch gekommen wäre. Also am Ende steht wahrscheinlich Darkseid am Ende dieser ganzen Reihe. Also Zack Snyder hat gesagt, dass sein großer Endplan war, dass ähnlich zu Infinity War und Endgame, dass im Justice League 2 sie gegen Darkseid verlieren und in Justice League 3 dann quasi doch noch glorreich gewinnen. Ja. Und dass am Ende Lois Lanes und Supermans Sohn der neue Batman wird. Ja. Das ist halt alles so, ich weiß nicht, ich glaube ihm sofort, dass er das alles gerne macht und also das kann man ihm nicht absprechen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er die Geduld hat, auch selber als der Schöpfer dieser Filmreihe jetzt, finde ich, zeigt er nicht die Geduld, die eine Story braucht, die viele Wendungen hat, viele Charaktere, viele Abenteuer auch einfach, die darin erleben und ich finde, sowas braucht halt Zeit zum Atmen, so, wenn ich halt wirklich da durchrennen muss, weil ich halt auch noch pro Film auch noch 4 neue Figuren immer etablieren muss. Also wie gesagt, allein, dass es jetzt in diesem Snyder-Cut jetzt auch noch, jetzt hat er noch eine neue, also ich habe gedacht, vorher ist es Aquaman, Cyborg und Flash, aber wenn wir ehrlich sind, sogar noch den Martian Manhunter nimmt er noch mit rein und will den auch noch vorstellen. Das sollte übrigens ursprünglich ein Green Lantern sein, aber Warner hat gesagt, die Szene muss rausgeschnitten werden und Zack Snyder hat gesagt, das war tatsächlich das erste Mal, als er gesagt hat, er möchte das Projekt verlassen, weil er eine schwarze Version von Green Lantern, John Stewart heißt er, glaube ich, in den Comics, quasi vorstellen wollte und er wollte halt keine Person of Color aus dem Film rausschneiden, wenn es eh relativ wenig gibt. Aber jetzt ist Martian Manhunter ja auch immer noch, also optisch gesehen schwarz. Also das ist ja ein Schauspieler, der in den ersten. Er wird auch von einem schwarzen Schauspieler gespielt. Ja. Die Figur kam ja auch schon in Man of Steel vor, optisch als Martian Manhunter. Ja. Ja. Und das ist halt auch keine Ahnung. Also, ja. Also mich hat der Snyder Cut wirklich gehypt für die Zukunft des MCUs, des DCUs, DCEUs. Ja, offiziell haben sie es ja auch nie so genannt, das haben wir alle aus uns im Internet zusammengereimt, dass wir es vielleicht so nennen können. Sie haben dem Ganzen ja nie einen Namen gegeben. Ja, auf jeden Fall hätte es mich wirklich gehypt für die nächsten 3 Filme, weil ich denke, der Snyder Cut, der hat die Figuren halt so eingeführt, der hat die in Batman wie Superman angeteasert, Flash, Cyborg und Aquaman und in, Aquaman hatte dann noch seinen eigenen Film, aber Cyborg zum Beispiel, seine Story, ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, das aus dem Film rauszuschneiden. Nee, absolut, da können wir auch jetzt gerne mal drauf zu sprechen kommen, also wie sich dieses, also ich habe ja gesagt, es fühlt sich alles mehr an wie aus einem Guss und das ist es auch und Zack Snyder hat ja auch gesagt, Cyborg ist das Herz dieses Films und generell, ich finde auch Cyborgs Origin Story überhaupt nicht schlecht, also ich finde, das hat Herz und das ist auch eigentlich an sich eine schöne Story. Optisch finde ich nach wie vor auch wie in der anderen Version, ich weiß nicht, wieso man sich dafür entschieden hat, dass Cyborg möglichst unrealistisch aussehen soll. Ich finde, einfach, klar, er besteht aus Alien-Technologie, das ist mir schon klar, aber ich finde, das sieht einfach unglaublich nach CGI aus die ganze Zeit, wenn ich ihn sehe. Weiß nicht, ob er das nicht realistischer hinbekommen hätte, aber seine Geschichte selber und ich finde auch Ray Fisher in der Rolle, finde ich ganz in Ordnung, also das wäre eine coole Story, aber auch da eben frage ich mich, wieso hat das nicht einen Film zum Atmen bekommen? Wieso haben wir den Cyborg-Film, der ursprünglich auch mal geplant jetzt war, aber ich glaube jetzt Ray Fisher hat sich mit Warner Brothers angelegt, deswegen wird es da wahrscheinlich nichts mehr geben, aber ursprünglich, also dieser Film ist, glaube ich, offiziell sogar noch angekündigt und noch nicht offiziell abgesagt. aber wird wahrscheinlich nie existieren. Aber wieso gab es diesen Film nicht vorher, damit ich diese Figur kennenlernen kann in Ruhe und dann mit ihm mitleiden kann? Weil du den in diesem Film kennenlernst. Ja, aber halt, dafür habe ich halt nicht genug Zeit mit ihm, finde ich. Die Szenen, die er hat, sind schon gut, aber sie sind halt zu wenig, weil sie, also, wo es mir ganz klar aufgefallen ist, gerade in Bezug auf ihn, weil er hat eigentlich so die tragischste Story. So, seine Mutter stirbt in seiner, also in seinem Rückblick, wie er zu Cyborg wird, sehen wir schon, die Mutter stirbt beim Autounfall. Und dann stirbt innerhalb dieses selben Films auch noch sein Vater und opfert sich. Und das Ganze bekommt, glaube ich, 15 Sekunden, um ja einen Impact zu haben und Folgen zu haben. Also für mich war es wirklich weird, denn in der nächsten Szene, also der Vater stirbt ja, und in der nächsten Szene gehen sie dann in die Batcave von Bruce Wayne und Flash steht neben ihm und sagt so, Alter, das ist ja cool hier. Und ich denke mir so, also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass ihr gerade alle Zeuge wart oder dabei wart, wie einer von eurem Team seinen Vater verloren hat, im nächsten Moment schon darf das keine emotionale Folge mehr haben. Also im nächsten Moment muss das schon einfach also, zur Seite gekehrt werden. Und das ist das, was ich als Problem sehe. Ich verstehe, was du sagst, aber man muss auch sagen, dass es später in der Szene nochmal aufgegriffen wird. Also so ist nicht. Es wird, ich fand's in dem Moment auch ein bisschen merkwürdig, dass sofort Witze gemacht werden, wenn der dann eben steht und sein Vater gerade gestorben ist. Aber Es wird trotzdem in der Szene später nochmal aufgegriffen. Also. Wenn er vorkommt, finde ich auch, also seine Figur ist in sich halbwegs konsequent. So. Also man sieht schon den Verlauf und er hat auch eine Arc. Also er hat ja auch eine Story, wo das hinläuft am Ende sogar mit diesen Motherboxen, dass er sich eben, wo er da von diesen Boxen doch verführt werden soll, dass er das jetzt nicht irgendwie auflöst, diese Unity. Und dagegen wehrt er sich ja auch. Und dann, also wir kommen auch immer wieder drauf zurück, aber ich finde, es fühlt sich halt wie eine Side-Story an, die so sehr eindeutig als Side-Story erkennbar ist. Also ich finde, es fühlt sich nicht an wie natürlich im Fluss des Films integriert, sondern es ist mehr so dieses, du blätterst eine Comicseite um und da geht es halt jetzt um was anderes, aber der Cut zwischen, wir haben hier eine emotionale Story von dieser einen Figur und hier haben wir die Geschichte, wo es buchstäblich um den Weltuntergang geht. Ich finde, es fügt sich nicht gut zusammen und also es fühlt sich immer noch an wie Zack Snyder, der das alles machen wollte, aber ich finde, das passt nicht alles in einen Film oder es fügt sich auch alles nicht organisch zusammen für mich. Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es halt wirklich eine Rohschnittfassung sein sollte. Also ich finde zum Beispiel auch, man sieht ja den Rückblick von Cyborg, den sieht man zweimal. Mhm. Einmal in der Batcave eben und einmal vorher so. Mhm. Und ich finde halt, das ist zum Beispiel ein Stück, das man halt zusammenlegen hätte können und dann sich bestimmt auch nochmal 5-6 Minuten von dem Film sparen hätte können. Und solche Momente gibt es relativ viel da drin. Wo ich sage, okay, lass es irgendwie ummodeln ein bisschen, lass es zusammenfassen, lass es ein bisschen straffen. Weil ich finde auch, die ersten 2 Stunden ziehen sich ein bisschen. Die ersten 2 Stunden haben ihre Highlights, zum Beispiel den Angriff von Steppenwolf auf die Amazonen, der im Snyder Cut viel, viel besser ist als in Justice League. Also, findest du nicht? Also, ich finde, ohne Scheiß, das ist ein Highlight. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den Joss Whedon-Cut nicht nochmal geguckt vorher. Ich habe den tatsächlich damals im Kino gesehen und das war's. Ich habe mir den nie wieder angeschaut nach 4 Jahren, weil es wirklich ein Film war, den ich auf keinen Fall nochmal sehen will. Mhm. Und deswegen war es eh witzig, so sich zu versuchen, an die Sachen zu erinnern, wie sie vorher waren. Das war jetzt nicht eine Szene, die eben mir explizit herausgestochen ist, als dass sie besser war. Sie war auf jeden Fall länger, klar. Alles ist länger in dieser Version. Aber da war jetzt noch nicht so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das fühlt sich jetzt ganz anders an, als ich es in Erinnerung habe. So, also Steppenwolf an sich, die Figur, bekommt mehr Raum und ist ein bisschen dreidimensionaler als vorher. Viel immer noch deutlich zu wenig für mich, aber, also allein für aber sie ist auf jeden Fall anders als vorher. Also vorher war das halt einfach nur ein Typ, der aufgetaucht ist und Ärger gemacht hat und wir wissen gar nichts. Ja. Und hier hat er schon zumindest die Arbeit auf sich gemacht, zu sagen, okay, wir geben dem ein bisschen einen Charakter. Also eine richtige Story kriegt er, finde ich, nicht der Steppenwolf, weil auch dafür wiederum keine Zeit ist. Aber wir kriegen die lose Version einer Motivation und wir kriegen ein bisschen mit, wie er in seinen eigenen Rängen steht und wie er da ankommt. Mhm. Aber letzten Endes ist er für mich trotzdem einfach ein großes CGI-Monster, was halt Ärger macht. So, es ist jetzt nicht so, dass ich, also natürlich wieder fies, aber der Vergleich zu Thanos, der eben einen ganzen Film im Grunde für sich selber bekommen hat mit Infinity War, einen ganzen Film, der eigentlich nur darum geht, wie ist der Typ drauf und das ist eigentlich unser Protagonist. Und sowas kriegt Steppenwolf halt nicht so. Er ist halt einfach nur da und er kriegt 1-2 Szenen, in denen er in denen schnell eine Backstory erklärt werden sollte. Ja, ich meine natürlich, er ist nur ein Handlanger, aber das soll er auch sein, aber seine Motivation, dass er eben nach Größerem reichen wollte oder gegriffen hat und dafür Darkseid betrogen hat und er jetzt 100.000 Welten zurückerobern muss, um das wieder gut zu machen bei Darkseid, fand ich, keine Ahnung, also fand ich, für mich war das Motivation genug. Das Problem ist vielleicht auch einfach, oder was, wo das natürlich auch schwierig ist, ist natürlich, dass es sich alles auch so ähnlich anfühlt wie dieses Avengers-Zeug. So, also ja. es geht halt in beiden Fällen, so eben bei Marvel hast du halt 20 Filme, wo es schon immer auch mal wieder um potenziell eigentlich den Untergang der Welt geht oder sogar der Galaxis. Bei Guardians of the Galaxy geht es eigentlich immer um ganz viel, nur das bekommt halt keiner von den anderen mit. Ja. Aber es ist trotzdem halt in sich geschlossen ein kleineres Universum. Ja. Und hier ist es halt so, dass sie halt jetzt sehr, sehr schnell auf dieses Apokalypse-Level gegangen sind. So, wir haben eigentlich in jedem Teil, ja, also Batman vs. Superman nicht, aber auch in Man of Steel geht ja auch schon die Welt im Grunde unter. Also wenn Superman nicht gewinnen würde, wäre die Welt ja am Arsch. So, also, aber das ist ja der Konflikt von Batman vs. Superman. Sagt der Batman, was ist, wenn nur ein 1% irgendwie die Chance ist, dass Superman böse ist, beziehungsweise dass vielleicht einfach das alleine Dasein von Superman andere herausfordert, um auf die Erde zu kommen und halt Stress zu machen. Und genau das wäre ja eine interessante These, wenn sich das durchgezogen hätte, aber in dem Cut hat man, in der Story hat man sich jetzt entschieden, nur weil Superman weg ist, kommen die Bösen. Zumindest wird es das so erklärt, dass Supermans Todesschrei die Boxen erweckt. Mhm. Generell ist es, also das ist, glaube ich, generell mein Problem mit der ganzen Sache. Ich finde, es hat unfassbar viele Lücken. Und ich bin nicht derjenige, der sagt, ja, klar ist das ein Film über Aliens und Monster und was nicht alles. Natürlich muss das nicht wirklich realistisch sein. Ich würde mich nur immer freuen, wenn die Sachen in sich halbwegs konsequent wären. So, ich verstehe einfach, das ist schon mal mein Grundproblem gewesen mit dem Rückblick, wo wir dann sehen, wie Darkseid das erste Mal verliert, was ja in der Originalversion auch einfach Steppenwolf war. Und sie erklären es halt, finde ich, überhaupt nicht. Und sie lassen es halt einfach so stehen, dass Darkseid scheinbar auf einem einzigen Planeten, auf seiner großen Reise durch die Galaxis, hat auf einem einzigen Planeten jemals verloren, aber er hat leider vergessen, welcher. Und dann weiß er einfach nicht mehr, boah, scheiße, wo habe ich die Motherboxen liegen lassen? War das da? Oder, boah, ich weiß es echt nicht mehr, wo das war. Weil es erklärt ja ansonsten überhaupt nicht, wieso man nie wieder angegriffen hat. Weil Superman gibt es ja nicht die ganze Zeit schon. Superman gibt es ja nur für, keine Ahnung, ein paar Jahre wahrscheinlich ist er nur aktiv, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wann Man of Steel spielt. Und dementsprechend so, was hat man denn vor Superman? Warum hat man nicht vor Superman die ganze Zeit angegriffen? Warum haben die Boxen da nicht kommuniziert? Also das ist so, ja, keine Ahnung, finde ich ein bisschen strange, dass allein das, dass er es überhaupt vergisst, wo er verloren hat. So, wie soll man das erklären? Also ich glaube, man könnte es erklären, aber das ist tatsächlich auch eine Lücke, die mir auch aufgefallen ist, die mich auch gestört hat. Ja, also klar wird es vielleicht die Argumentation geben, ja, die Boxen haben ja nicht geredet zwischendurch, aber eben, also wieso haben alle, er und seine ganze Armee, warum haben die alle ja irgendwie Alzheimer und vergessen einfach, wo sie waren, so, das ist halt irgendwie. Ich denke mir halt, weil er halt irgendwie hunderttausende Planeten irgendwie zerstört hat und einfach die Orientierung verloren hat, keine Ahnung, was weiß ich, aber das ist tatsächlich auch eine Lücke, die mich auch ein bisschen gestört hat, weil ich das jetzt auch nicht ganz geschnallt hat, warum. Ja, vor allem, weil ich das Gefühl habe, da könnte man schon irgendwie drum rumschreiben. Dann meinetwegen lass ihn Zeus am Kopf treffen. Mhm. Und ja, das macht immer noch keinen Sinn, weil natürlich alle anderen auch anwesend waren. Ja. Aber vielleicht hättest du irgendwas machen können. Oder ich meine, das ist ein Film voll Amazonen und Wasserbewohnern und Superman und was nicht alles. Dann erfind halt noch irgendwas, meinetwegen, dass irgendwer bei diesem großen Battle damals einen magischen Zauber ausgesprochen hat und deswegen ist die Erde vom Radar von Darkseid verschwunden, ja. Oder irgendwas halt. Aber ich glaube, das sollte auch so sein, irgendwie, dass eben er sich halt hauptsächlich mit den Mutterboxen orientiert und da die drei Bischöfe, die diese Mutterboxen haben, irgendwie tot sind und er schwer verletzt und die Mutterboxen eben weg sind, kann er sich nicht mehr orientieren und weiß nicht wohin. Ich glaube, das sollte so der Plan sein, aber okay. Ja, wie gesagt, das ist auch wirklich eine Lücke, die mir auch aufgefallen ist, die mich auch gestellt hat, aber ja, wie gesagt, das waren so die Story-Sachen, die da teilweise für mich halt Fragezeichen immer noch hinterlassen haben, wo ich halt gehofft hatte, dass das zumindest jetzt komplett geklärt ist. Das war in der 2017-Version natürlich katastrophal. Ja. Also da wurden ja nicht mal die Motherboxen richtig erklärt. Ja. Und das hat er alles auf jeden Fall schon irgendwo nachgeholt, aber er hat dann teilweise halt dadurch neue Fragen aufgeworfen eben, dadurch, dass er halt da so versucht hat, das nochmal anzugehen. Und er hat eben trotzdem 4 Stunden Zeit gehabt. Und irgendwo denke ich mir, wenn 4-Stunden-Film am Ende immer noch solche Fragezeichen stehen lässt, dann irgendwo gibt es dann immer noch ein Problem in diesem Cut. Also irgendwas müsste da immer noch dann klarer durchgearbeitet werden. Und das war vor allem für mich auch wieder so ein bisschen das Problem generell mit diesen ja, ewigen Action-Szenen, muss ich sagen. Also für mich ist auch wirklich, also Slow Motion hat in diesem Teil, hing es mir wirklich zum Hals raus. Ich weiß, das ist sein Trademark, das macht Zack Snyder so, er liebt es. Diesen Wechsel zwischen teilweise auch Szenen, die schneller abgespielt werden oder eben Sachen, die in Slow Motion dargestellt werden. Und hier war es einfach dadurch, dass der Film auch so lang war, ich habe es nicht mehr ausgehalten an einer gewissen Stelle. Auch, Also was auch dazu kam, war natürlich dann auch generell, dass diese Schlachten sich auch oft so sinnlos angefühlt haben, weil ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstanden habe, was kann Steppenwolf jetzt, was für ein Typ ist er, hat er überhaupt irgendwelche Schwächen oder, also so, die schießen Pfeile in ihn rein, die stecken auch in ihm drin, aber die zieht er halt einfach wieder raus und okay, also das macht ihm scheinbar keinen Schaden und also ich habe den Eindruck gehabt, dass er nur besiegbar wurde, als es hieß, ja, jetzt muss er halt verlieren, so, also vorher ist er halt einfach so lange unbesiegbar und kommt auch mit jedem Terrain klar, das fand ich auch interessant, so, dass man jetzt nicht wenigstens das nutzt, dass er, wenn er im Wasser ist, vielleicht sich nicht so gut bewegen kann, wie die Leute, die im Wasser halt, ja, ein Wasservolk halt sind, wie Aquaman. Auch da kommt er exakt genauso gut mit allem klar, er muss auch nicht atmen oder irgendwas, sodass man halt Steppenwolf so gar nicht versucht hat, als einen echten Charakter in diese Welt zu integrieren, sodass er in irgendeiner Form sich der Situation anpassen muss oder die Situation verändern muss, damit sie für ihn passend ist. Also auch mit seinem Rumgebieme, das geht auch immer und überall, das hat auch keine so richtige Konsequenz und das war für mich ein bisschen das Problem, dass ich immer, wenn er aufgetaucht ist, wusste ich, ja, jetzt kriegt irgendwer aufs Maul, aber ich weiß auf jeden Fall schon sicher, dass es hier nicht für Steppenwolf gefährlich wird oder dass es überhaupt knapp wird, weil ich ja gar nicht greifen kann, was das für ein Typ ist und was der machen kann und nicht machen kann und was die anderen gegen ihn vor allem ausrichten können. Das war für mich dann auch so, ja, es war wieder das klassische Problem in Superheldenfilmen mit diesen Power-Sets. So, wenn du mir etablierst, hey, du hast hier mehrere Figuren, die schneller sehen und sich bewegen können als Kugeln. Also das kann Wonder Woman, das kann Flash, keine Ahnung, die anderen, glaube ich, können es alle nicht. Aber und trotzdem, diese beiden Charakter kämpfen dann mit Steppenwolf und sind dann zu langsam. Und dann denke ich mir so, ja, okay, heißt das jetzt, der kann das auch oder nicht? Aber er macht es nie, also wir sehen ihn nie, er bewegt sich nie schneller als Licht, ja, oder so. Also ich finde, du setzt halt immer Ansprüche an so Superhelden-Blockbuster-Filme, als wäre es halt irgendwie total der Arthouse-Film. Also es ist halt immer noch ein Superhelden-Blockbuster-Film. Aber es also, muss doch nur in sich konsequent sein. Also Thanos zum Beispiel ist ja in sich relativ konsequent. Naja, dass Captain America ihn irgendwie plötzlich aufhalten kann für eine Zeit und alle anderen nicht. Also für fünf Sekunden. Ja, aber also für das, dass er nur irgendwie so ein Serum gekriegt hat und das, also ganz im Ernst, also ich finde, du setzt hier Ansprüche, die mein Gott, so sind halt Superheldenfilme. Das finde ich gar nicht gestört. Aber damit macht man sich doch zu leicht. Das ist dasselbe Argument, das man bringen kann, wenn Kinderfilme schlecht gemacht sind, dann sagt man, ja, ist halt ein Kinderfilm. So, das finde ich halt gar nicht. Nein, das kann doch in sich immer noch gut erzählt sein. Ja, aber ist es doch. Also ich meine, am Ende gewinnen sie halt, weil Teamwork existiert. Und ob das weil Superman super stark ist. Also ja, das kann man, glaube ich, schon sagen. Das hat sich ja nicht geändert zu der 2017-Variante. Sie würden gegen Steppenwolf verlieren. Der Einzige, der ihn besiegen kann, ist Superman. Das bleibt doch am Ende gleich. Der ihn tatsächlich besiegt hat, ist Flash, aber okay. Naja, was heißt besiegen? Nee, Flash hat alle anderen gerettet, aber das hat ja mit der Unity von den Geräten, von den Motherboxen zu tun. Aber also ich muss sagen, im Hand-on-Hand-Combat war der Einzige, der ihn zu Boden gerungen hat, Superman. Und der hat ihn ja dann auch auf dem Boden gehalten. So, die anderen haben es ja nicht geschafft. Zusammen schon. Aber die kämpfen doch vorher schon mit ihm. Aber ohne Superman hätten sie es doch nicht geschafft, weil sie ja, kämpfen ja vorher auch schon mal mit. Um Superman zu resurrecten, haben sie auch schon zusammenarbeiten müssen. Ich sage ja nicht die Zusammenarbeit, das kriegt der Cut auch besser hin als der andere. Also allein schon, dass am Ende im Finale jeder ein bisschen was zu tun hat. Also nicht jeder, aber jeder hat seine spezielle Aufgabe und das habe ich geliebt. Ja. Und selbst auch die Action-Szenen, die erweitert worden sind, echt ohne Scheiß grandios. Also die letzte Stunde von diesem Film war wirklich fabelhaft. Für mich war es einfach wieder too much von allem und vor allem durch dieses, ich habe kein Gefühl dafür, warum was passiert, sondern es passiert halt dann einfach so. Also das ist also wie gesagt, ich finde auch nicht, dass ich dazu Ansprüche habe, weil es gibt ja genug Beispiele, wo das sehr wohl so ist. Also du hast ja sogar, nimm sogar Zack Snyder's eigene Filme, wie Watchmen so zum Beispiel. So, da gibt es halt eine Figur, die ist total overpowered, aber auch das ist für mich dann erklärt worden. So, dann weiß ich zumindest, okay, Dr. Manhattan ist halt wirklich über allem. So, dann kann ich das akzeptieren. So, dann erklär es mir. Nimm dir kurz die Zeit, gib mir eine Szene, die irgendwie etabliert, wie diese Figuren drauf sind. Und da nimmt er sich ja auch Freiheiten. Klar sind die Menschen da ein bisschen, sag ich mal, stabiler, als es normale Menschen wären. Aber es ist halt in so einem Rahmen, der halt in das Gesamtuniversum passt. Aber hier ist es halt so, allein dadurch, dass du auch all diese Figuren etablieren musst, da hört es ja an allen Ecken und Enden auf. So, keine Ahnung, Supermans Laser, der ballert halt der schneidet dem Steppenwolf einfach das Horn ab. Sorry, Cyborgs Laser sind halt nicht so gut. Ich sag nicht, dass man das komplett erklären muss, aber gib mir halt, also ich würde ja auch einfach mehr mitfiebern, wenn ich wüsste, dass es zum Beispiel mal knapp ist oder dass man überhaupt eine Chance hat. Aber so ist es halt, jede Interaktion mit Steppenwolf ist so, ja gut, er ist halt unbesiegbar. So, keine Ahnung, sie schießen auf ihn, sie schlagen ihn 15 Mal zu Brei, er steht halt einfach wieder auf. So, es ist halt, ja okay, dann weiß ich nicht, er hat einfach mehrere Continues oder so, wie in so einem Videospiel. Und das ist mein Problem. So, das ist so Beispiel eben Infinity War. Thanos, natürlich ist der auch total übertrieben stark und so. Aber allein schon, dass sie diesen Moment einbauen, dass zum Beispiel auf diesem Planeten, wo dann Iron Man und Star-Lord und so, wo die dann stranden und dass die zumindest kurz die Chance haben, ihn zu besiegen. Wo du kurz denkst, okay, wenn sie jetzt keine Scheiße bauen würden, ah, das ist doch ein Typ, theoretisch ist der besiegbar, aber ihr müsst es halt echt ideal anstellen. Und diese kleinen Momente haben für mich auch dem Charakter dann mehr gegeben, weil ich dann wusste, okay, der rennt jetzt hier nicht einfach durch. Ich kann theoretisch noch mitfiebern, theoretisch könnten sie es schaffen, wenn halt nichts Schlechtes passiert oder keiner von ihnen Scheiße baut. Und dadurch fühlt sich für mich halt dann so ein Kampf oder so ein Finale auch noch so ein bisschen, also ich konnte nicht mitfiebern und ich glaube, das lag nicht daran, dass ich schon wusste, wie die Story ausgeht, sondern weil es halt nach wie vor so super vage ist. Also das war aber auch bei Man of Steel immer mein Problem. Also Zod stirbt halt dann in dem Moment, wo er halt sterben muss und nicht weil er, also das ist ja immer so, Figuren, die völlig overpowered sind, die hauen sich halt eine halbe Stunde aufs Maul, aber keiner von beiden wird dadurch verlieren. Und das ist für mich generell, glaube ich, ein Problem mit diesen Figuren. Man muss dann schon irgendwie, ja, finde irgendwie ein Konzept, warum das jetzt nicht eine halbe Stunde einfach nur immer das Gleiche ist. So. Also ich brauche auch diese ewig langen Kampfszenen nicht. So, gib dem Ganzen eine Choreografie auch, plan das irgendwie durch und lass die nicht immer nur wie so Kugeln gegeneinander fliegen. So, das ist, glaube ich, mein Problem mit diesen überpowerten Figuren. Also ich muss sagen, ich glaube, du bist der, ja, also ich habe mit mehreren Leuten schon über den Snyder Cut geredet und auch ein bisschen im Internet gelesen und ich glaube, du bist der Einzige, der sich gerade über die Action-Szenen in dem Snyder Cut beschwert. Ja, das kann meinetwegen. Also, grandios, aber wirklich, vor allem die letzte. Super, also die hat einfach Spaß gemacht zu schauen, weil jeder hatte seine Aufgabe, wie du vorhin schon gesagt hast. Jeder hat coole Sachen gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht, irgendwie nach diesen 3 Stunden die endlich richtig zusammenarbeiten zu sehen. Ich fand's geil, dass Flash wirklich seine Kräfte nutzen konnte. Ich fand's geil, dass Wonder Woman und Aquaman zusammengearbeitet haben. Ich fand's geil, dass Cyborg wirklich eine Aufgabe hatte und Batman auch. Und dass es halt alles irgendwie so ineinander gehakt hat. Und natürlich verstehe ich deinen Punkt, aber ich muss halt auch sagen, keine Ahnung. Ich kann halt gegen deinen Punkt nicht argumentieren, weil ich halt Spaß dabei habe, sowas zu schauen. Und du offensichtlich nicht. Und das ist halt. Mir haben ja die Marvel-Filme zum Teil Spaß gemacht. Auch nicht alle. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin natürlich, also wo natürlich meine persönliche Meinung ganz klar mit reinkommt, das sage ich auch direkt, ist, dass ich an sich eben, ich bin dieser Klischees müde, muss ich sagen. Und diese Klischees, wenn die halt, das ist ja auch egal, ob das jetzt Zack Snyders dritter Film ist, wenn es davor halt 40 andere Superheldenfilme gab, die es genau gleich gemacht haben, dann da frage ich mich, hey, Zack, du bist ja ein Comic-Nerd, größer als ich, ziemlich sicher. Wieso machst du dann auch alles exakt so wie alle anderen auch? Und das ist ja auch das Problem mit 80% der Marvel-Filme für mich, dass die alle nach einer Formel ablaufen und dass man nichts Kreatives macht und nichts, ja, mal anders strukturiert. Und das finde ich, das machen die halt alle falsch. Das ist ja auch nicht ein exklusiver Kritikpunkt an Zack Snyder, sondern daran, wie man dieses Genre Comic-Buch-Verfilmung aktuell angeht. Da gibt es dann so einzelne Ausnahmen und da fällt es einem doch auch sofort krass auf, dass die es kreativer machen. Ob das jetzt ein Thor Ragnarok ist oder so. Es gibt ja einzelne Sachen. Oder eben auch ein Watchmen, der natürlich an sich schon einen tollen Grundstoff hat, dass es einfach eine völlig andere Welt ist und man das Thema mal aus einer anderen Richtung anpackt. Ja, es ist halt Superhelden-Satire. Also das muss man auch mal sehen. Watchmen fällt da ein bisschen raus, was er genau. Ja, aber auch in dem Marvel-Universum zum Beispiel gibt es ja einzelne Teile, die verstanden haben, okay, es muss hier zum Beispiel jetzt auch nicht immer um den Weltuntergang gehen. Auch das ist ja so ein Ding, was scheinbar andauernd im Raum stehen muss. Und wenn das halt zum 17. Mal passiert, dann bin ich halt da schon irgendwann ein bisschen taub an der Stelle. Und denke mir so, ja, okay, so ihr haut euch jetzt aufs Maul und ich weiß, ihr seid alle super overpowered. Also das an sich, finde ich, fehlt da einfach so ein bisschen der Gedanke, hey, eine Action-Szene, also ich bin jemand, ich weiß gute Action-Szenen wirklich zu schätzen, aber eine Action-Szene ist für mich genauso Kunst wie guter Dialog. So, schau, dass das sich organisch anfühlt. Schau, dass das wirklich spannend auch die ganze Zeit ist, also dass ich das wirklich sehen will. Und da reicht es nicht, dass man einfach nur sagt, gut, jetzt haben wir hier ein 15-Minuten-Segment und die Parteien hauen sich abwechselnd aufs Maul. Der Kampf verändert sich dadurch nicht, sondern am Ende entscheidet halt dann einfach die letzten 20 Sekunden entscheiden, wie das Ganze ausgeht. Und das war's dann. Und das ist wirklich unabhängig von dem Film grundsätzlich ein Problem, finde ich, wie man diese Geschichten angeht. Und da gibt es eben einzelne Stories, die das dann richtig machen, die dann sagen, okay, wir ändern jetzt mal was oder wir lassen das Teamwork auch wirklich einen extrem wichtigen Teil des Kampfes meinetwegen sein. hier hat man es ja versucht, dass jeder eine Aufgabe hat. Aquaman und Wonder Woman sind eher so, ja, wir hauen halt drauf, während Cyborg das macht. Ich muss auch sagen, also im Kampf gegen Steppenwolf hat Batman nicht wirklich was zu tun. Also da steht er nur dabei. Ja, also klar, ist ja auch logisch. Klar, er hat ja keine Superkräfte. Also das ist halt der realistische Teil dran. So. Sei mal froh, dass das so ein bisschen eingeht. Ich finde auch, also wir versteifen uns da gerade ein bisschen so auf die Klischees, die halt der Film erfüllt, was ja auch, finde ich, für mich voll okay ist. Weil manche, also ich will nicht, dass permanent irgendwie so ein super realistischer Superheldenfilm rauskommt, wie The Dark Knight zum Beispiel. Ja, aber es wäre doch schön, wenn es in sich kreativ wäre, oder? Wenn du das sehen würdest und dir denkst, oh, das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist mal was anderes. Also das ist halt vielleicht der Anspruch, den ich generell an Filme habe, dass ich mich freue, wenn ich überrascht werde als Zuschauer oder wenn ich was sehe und mir denke, okay, das ist mal wirklich was Neues. Das habe ich einfach so noch nicht geliefert bekommen. Und das ist halt grundsätzlich was, finde ich, gerade im Superhelden-Genre, ich glaube, in kaum einem anderen Genre wird in den letzten 10 Jahren so viel gemacht. Und die Entwicklung ist aber unfassbar träge so. Also da passiert in Science-Fiction einfach viel mehr, weil da gibt es halt nicht jedes Jahr 5 Filme und vielleicht muss man sich da noch mehr Gedanken machen, um überhaupt so einen Film auf die Bühne zu kriegen. Ja, weil Science-Fiction halt auch nicht so zieht. Das ist halt das, deswegen muss man da kreativ sein. Also man muss ja nur angucken, was Interstellar eingenommen hat, was Arrival eingenommen hat. Das sind im Vergleich zu Superheldenfilmen keine Summen im Großen und Ganzen. Ja, aber Interstellar ist doch ein gutes Beispiel für einen Film, der eindeutig als Blockbuster gedacht ist, sonst würde das nicht gehen. Alle Christopher Nolan-Filme sind als Blockbuster gedacht, aber sie nehmen nicht so viel ein, wie man denkt, außer die Dark Knight. Ja, aber Interstellar ist jetzt nicht gefloppt, also der hat schon, muss ja auch eine gewisse Summe einspielen, sonst würde Warner Brothers sagen, wir machen keinen mehr, weil das lohnt sich nicht. Sicher, aber wenn man jetzt zum Beispiel Interstellar mit, Infinity War ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn du den mit halt einem anderen großen Superheldenfilm vergleichst, Interstellar hat halt einfach, also Christopher Nolan zieht nicht so krass, wie man denkt. Ich finde es auch. Also nur zur Erklärung, ich habe jetzt kurz nachgeguckt. Interstellar hat 700 Millionen US-Dollar eingespielt. Mittlerweile. Man of Steel hat weniger eingespielt. 668. Also das ist ein guter Vergleichspunkt. Das sind beides Sachen, die müssen ein breites Publikum erreichen. Aber trotzdem kann man doch versuchen, darin was zu erzählen, was nicht schon 1000-mal da war. Und ich sage ja auch nicht, wie gesagt, also das ist ja auch jetzt, es geht ja über das Thema Zack Snyder Cut von Justice League hinaus, aber dafür, dass er halt so, also auch dafür, dass diese Kampagne so wichtig war, diese Version dieses Films rauszubringen und zu sehen, was wollte er machen. Ich finde, er macht jetzt nicht was gravierend anderes als die Sachen vorher. So, das ist jetzt nicht so, dass er heraussticht als der Entrepreneur, der da völlig anders an dieses Thema Superhelden rangeht. Er macht es auf jeden Fall Debri und er macht es auf jeden Fall düster, auch optisch einfach, es ist so sehr viel dunkler, ich finde, da kann man nicht sagen, das muss jetzt irgendwie, das spielt ja in einer anderen Liga, was das Geld angeht und deswegen muss man da gewisse Klischees erfüllen, damit das Publikum sich abgeholt fühlt. Man kann ja trotzdem viel damit verdienen und also die Leute nehmen es ja auch an. Nicht immer, klar, es gibt ja auch Flops, dann hat man sowas wie John Carter, das ist ja auch Science Fiction, ist ja super krass gefloppt, also natürlich gibt es genauso gut auch Gegenbeispiele, aber generell zu sagen, ja, Science-Fiction zieht halt nicht so, also gerade Science-Fiction ist doch ein Massengenre, also Fantasy-Science-Fiction sind ja alles Geschichten, die oft mit viel Action daherkommen, die eben ein breites Publikum ansprechen wollen, da gibt es ja eher, also die Ausnahme wäre dann eher sowas wie Ex Machina, also das sind dann so kleinere Sachen, die nicht so ganz so, die dann auch noch erfolgreich sind, weil sie halt nicht so ein Riesenbudget brauchen, aber gerade so Christopher Nolan, der hier ja auch Produzent ist, das finde ich immer wieder witzig, das vergesse ich immer wieder, dass er ja immer noch Produzent bei all diesen Zack Snyder Comicbuchverfilmungen ist. Gerade der ist ja ein Beispiel dafür, dass es schon geht und dass man trotzdem auch noch was Abwechslungsreiches machen kann. Also, ja. Hattest du denn, also keine Ahnung, was ist so dein Grundfazit von diesem Film? Also generell würde ich auf jeden Fall sagen, es ist besser geworden. Also das ist ganz klar, habe ich ja gesagt, das ist mehr aus einem Guss. Ich glaube, was mir halt aufgestoßen ist einfach, dass es eben, ich hatte irgendwie gehofft, nachdem ich auch eben Positives gehört habe, dachte ich, okay, dann fühlt sich vielleicht alles ein bisschen mehr ja sinnvoll an, dass es an dieser Stelle ist. Und das war eben mein großes Problem, war, glaube ich, dieser Flickenteppich aus Ideen. Also es gibt hier mehrere Filme auch in einem. So, es ist ja nicht mal nur die Story des Steppenwolfs, der jetzt irgendwie hier angreift, sondern gleichzeitig müssen neue Figuren etabliert werden, wie Martian Manhunter. Dann gibt es Visionen von zukünftigen Filmen. Das war, glaube ich, für mich der schwierigste Punkt. Ich habe nicht verstanden, wieso er das immer wieder macht. Vor allem, wenn er ja sogar gar nicht die Pläne hat, jetzt weiterzumachen. Aber er hat ja die Pläne. Das ist halt Ja, aber das ist doch irgendwie, wenn er selber sagt, ja, also es ist nichts im Gespräch mit Warner Brothers. Ich verstehe, also ich mag einfach Filme, ich mag das, glaube ich, generell nicht an Filmen, wenn die nicht auf eigenen Füßen stehen. Und das ist das, warum ich 80% der Marvel-Filme auch nicht mag. Weil ich habe sie alle gesehen und denke mir jedes Mal wieder, wenn ich es mache, warum guckst du das immer noch? Weil es ist jedes Mal das Gleiche. Also erstens mal, es läuft immer nach Formel, nach der Standardformel ab. Und dann ist immer dieses, und jetzt müssen wir noch auf den Film verweisen und das noch und das noch. Und ich denke, mach's clever, meinetwegen macht eure End-Credit-Scenes. Okay, die kann ich einfach sogar ignorieren, wenn ich will. Aber hier war es ja im Film so penetrant mit diesen, also Batman hat irgendwie eine Traumsequenz, also ich verstehe es auch einfach gar nicht. Wieso hat Cyborg irgendwelche Visionen von der Zukunft? Weil er sich mit der Motherbox verbindet. Aber auch da wieder, wieso können die Motherboxen überhaupt zeigen, was unvermeidlich passieren wird? Keine Ahnung, wenn die funktionieren halt scheinbar kommt. So. Also das ist ja, er verbindet sich ja mit den Motherboxen und die Motherboxen, das wird auch vorher schon gesagt, finden seine Ängste und zeigen ihm, was alles schief geht. Und er sieht halt, was das Schlimmste sein kann, was passiert. Okay, aber wieso hat dann Bruce Wayne auch diese Traumsequenzen einfach random? Also in Batman vs. Superman hat man das ja noch so, scheinbar ist der Flash durch die Zeit gereist und hat ihn kontaktiert, aber wieso träumt er dann auch einfach so davon? Ja, ganz konkrete Szenen. Was ist das so? Also, das verstehe ich einfach nicht. Und dann, das ist übrigens im Batman wie Superman wird die Szene aufgelöst, als Flash zurückkommt. Dass Bruce Wayne der Schlüssel ist. Achso, ja, schon. Aber also gut, ich habe den Ultimate Cut nicht gesehen, aber ich verstehe halt trotzdem nicht, dieser Film für sich genommen stellt so viele Sachen wieder in Aussicht, die aber nicht in diesen Film reingehören. So, also, ja, weil Martian Manhunter ist ja das beste Beispiel dafür, dass er diese Figur noch etablieren will. Und das wäre als End-Credit-Scene okay für mich, also da, wo er das zweite Mal auftaucht. Ist es aber ja, ist ja im Grunde, also er hat halt die End-Credit-Scenes hat er halt vor die Credits gesetzt. Also es sind ja End-Credit-Scenes, sogar auch die Lex Luthor-Szene zum Beispiel. Das ist ja im Original-Cut, ist es ja in den End-Credits. Es ist halt, wie gesagt, es ist die Rohschnittfassung, die mit Effekten versehen wurde. Nee, ja, er hat schon gesagt, also das hat er jetzt ganz klar in Interviews geäußert, das ist das, was er machen wollte und das ist das, was er den Leuten, und er wollte den Fans genau das geben, was sie ja vermisst haben oder sehen wollten. Also ich finde, zu sagen, das ist jetzt immer noch ein Rohschnitt, ist nicht ganz fair, weil dafür hat er schon noch mal ein paar Millionen bekommen, dass man jetzt sagen kann, ja, es ist ja nicht ein fertiger Film und deswegen fühlen sich da manche Sachen nicht organisch an. Also ich glaube, er hat schon noch mal ein Budget von 20 bis 40 Millionen Dollar bekommen. Und sogar 50 Millionen oder 70 oder 60, also das ist viel. Also ein Rohschnitt muss das jetzt eigentlich an der Stelle nicht mehr sein. Er hat ja auch mehrere Monate dran gearbeitet. Nee, aber gar nicht diese letzte Martian-Manhunter-Szene. Ich verstehe auch nicht, wieso diese Figur zwischendurch vorkommt. Weil das führt nirgends hin in diesem Film. Doch. Also für mich muss halt eine Story, also die Szenen, die in dem Film vorkommen, sollten zum Gesamtwerk vielleicht beitragen. Sollten mir eine Figur besser vermitteln, sollten mir erklären, sollten vielleicht das ein Setup geben für etwas, was 2 Stunden später passiert. Aber dass Martian Manhunter als Martha Kent rumläuft, das hat überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach nur da, weil, hey Leute, hier ist Martian Manhunter. Also ich finde sogar, an der Stelle merkt man am stärksten, wie er die Balance zwischen Easter Eggs oder Fanservice oder ich will die nächsten Filme schon teasern, wie er damit eigentlich seinen eigenen Film in dem Moment abwertet. Weil die Szene zwischen Martha Kent und Lois Lane finde ich eigentlich recht gut. So, das ist ein emotionaler Moment. Wir lernen mal einfach von normalen Menschen kennen, den Moment, also das, was mir generell fehlt, ist, die Trauer um Superman kommt ja auch viel zu kurz. Er ist ja am Ende des letzten Films erst gestorben und er fehlt hier zwar die ganze Zeit, den größten Teil des Films, aber es ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, wir kriegen 2 Sekunden am Anfang, wo man irgendwie auf der Welt irgendwelche schwarzen Superman-Flaggen sieht, aber so der Impact, den das eigentlich hinterlassen würde, dass er nicht mehr da ist, das emotional darf das ja eh nicht ausgelebt werden. Bis auf diese Szene. Also wir bekommen endlich mal 2 normale Leute, denen einfach Clark Kent wichtig war, nicht einfach nur Superman. Ja, das ist eine starke Szene und sofort, als die Szene beendet wird, negiert er sie, indem er sagt, einer von den beiden war gar nicht die echte Person. So, warum macht man sowas? Ich verstehe das wirklich nicht, weil. Ich glaube, du hast einfach keinen Spaß mit Zack Snyder's Art von Filme machen, also keine Ahnung. Aber ich bin der Typ, der hier Watchmen den Ultimate Cut sogar im Regal stehen hat. Ich habe mir den neulich das erste Mal angeschaut und habe extra mir den Ultimate Cut jetzt nachgekauft, weil ich den wirklich mag. Ich finde die 3-Stunden-Version super. Und ich habe auch 300 immer einen brutalen Spaß gehabt. Ich glaube, mein Problem ist bei ihm, dass je mehr Macht er bekommt tatsächlich, je mehr er ja überhaupt nicht mehr in irgendeinem System arbeitet oder so, ich sage, ich mache halt das, was ich geil finde. Ich finde, desto mehr verliert er so ein bisschen das Grundgefühl für Storytelling. Weil was er kann, ist optisch, da braucht man nicht reden. Hier gibt es optisch ganz, ganz großartige Einstellungen. Das kann man ganz klar mal betonen. Das konnte er schon immer. Es gibt hier viele Momente wieder, die du einfach als Poster an die Wand hängen kannst und die super, super stylisch sind. Aber ich finde, er driftet immer mehr in diese Richtung ab. Also mittlerweile sind die Szenen so übertrieben, auch in der Inszenierung. Also, Superman lebt wieder, muss zurück auf die Farm bei den Kents und muss zu sich kommen. Super gut, gib dem Film diesen ruhigen Moment. Er hat gerade sich wieder mit den anderen Leuten gekloppt, aus welchem Grund auch immer. Weil er sich nicht erinnern kann, wer er ist. Weil er gerade von den Toten zurückgekommen ist und er ist verwirrt und Cyborg greift ihn an. Also verteidigt er sich. Das ist ja das Beste, wieso Cyborg nur ein einziges Mal diesen Failsafe hat, dass er ihn angreifen muss. Auch das, naja. Aber gut, lass ich alles stehen. Aber wieso muss dann immer alles so also warum verfängt er sich nur noch in seinem optischen und nicht mehr in dem emotionalen Kern seiner Figur? Danach kommt der intime Moment mit Lois Lane auf der Farm. Ich verstehe gar nicht, was du sagst, ehrlich gesagt. Genau, also darauf will ich hinaus. Er steht da auf dieser Farm und du denkst, hey, hier, das ist gerade das Gute. Lass mal diese zwei einfach miteinander interagieren. Das sind zwei Schauspieler, die haben beide Bock auf diese Rollen eindeutig. So, lass die doch einfach, schreib einen guten Dialog für die. Aber was macht er? Also, er lässt sie da kurz miteinander sprechen, aber letzten Endes ist es wieder nur ein Optikfest. So, dann muss Clark raus aufs Feld laufen, dann kommt ein CGI-Schmetterling dahergeflogen, der um seine Hand spielt. Und das sind so Momente, wo ich immer dachte, es wird immer opulenter und jeder Frame wird noch perfekter inszeniert. Und ich betone das Wort inszeniert, weil es fühlt sich für mich alles nicht mehr echt an. Für mich ist alles nur noch sehr krass gecolor-graded. Alles ist, also, es sieht aus wie Sucker Punch mittlerweile alles. Und Sucker Punch war, dachte ich mal, so ein Misstep von ihm, wo er halt irgendwie in die falsche Richtung gegangen ist. Und ich merke einfach, dass er immer mehr in diese Richtung abdriftet, dass alles nur noch. Also, jetzt mal wirklich ehrliche Frage an dich. Hast du das Gefühl, also für mich ging es einfach so, hast du das nicht auch das Gefühl, dass hier 80% der Szenen und der Orte aus dem Computer sind? Hast du wirklich das Gefühl, dass das echte Orte sind, an denen die sind? Nein, aber das ist halt der Style von dem Film. Das ist ja auch relativ kohärent in dem ganzen Film. Also so sieht die Welt halt aus bei denen. Und deswegen bin ich so voll okay mit. Aber das war ja nicht von Anfang an so. In Man of Steel ist es ja schon auch so, dadurch, dass Clark rumreist, sehen wir ihn immer irgendwo, schieß mich tot, am Nordpol oder in Alaska, keine Ahnung, wo er da ist, ich weiß es echt nicht mehr. Eben, wo er da in dieser Bar auch rumhängt und so. Und da sind schon noch irgendwie Szenen, die, ja, wie man so schön sagt, grounded in reality so. Wir haben noch einen Bezug zur Erde, zu dem Ganzen, auch zu den Menschen, die dort leben. Und gegen Ende von Man of Steel verliert er das ja dann auch völlig, dass er dann halt sagt, ja gut, jetzt ist es halt einfach eine computeranimierte Schlacht, die halt 20, 30 Minuten dauert. Das ist im Man of Steel auch schon so, allein die ersten 20 Minuten. Also ja gut, das spielt ja auf einem, ja, da spielt es ja auf einem Alien-Planeten. Das ist ja dann, da finde ich es ja auch in Ordnung. Klar musst du da dann kreativ, optisch alles total abgedreht, kannst du machen, weil hier Alien-Planet, schieß mit allen, aus allen Rohren. Aber wenn du dann sagst, hey, eigentlich geht es aber hier um den netten kleinen Farmerjungen, so der halt einfach versucht, seinen Platz in der Welt zu finden. Und alles, also eben, wenn das Finale jetzt bei Justice League, bei dem neuen, wenn das Finale dann absurd aussieht, ist schon klar, wir sind in Tschernobyl oder halt der Abklatsch von Tschernobyl, sie nennen es halt nicht so. Es sollte wirklich Tschernobyl sein, aber ja. Genau, also ich weiß auch nicht, glaube ich, ein Fantasieort, den sie da als Namen benennen. Und okay, da ist ja auch alles dann Scheiß auf alles, weil da kommen dann die Aliens und da wird sich dann gekloppt. Aber wenn sich der ganze Film so anfühlt, eben, wenn sogar eine Szene auf der Farm völlig übersaturiert sein muss von den Farben. Alles ist total ins Dunkle gedreht, über den normalen Grad der Lichtstimmung hinaus und eben dann fliegen da CGI-Schmetterlinge rum und ich denke mir so, hey, wieso kann nicht irgendwas mal ruhig aussehen oder einfach mal atmen? So, das habe ich, glaube ich, das ist mein Hauptproblem mit dem Film oder mit Zack Snyders Film machen, dass seine Szenen nicht mehr atmen dürfen. So, alles ist total überladen und eben wenn ein Schlag ausgeteilt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in Slow Motion ausgeteilt wird, bei 33% mittlerweile. Ja, aber das ist halt genauso zu sagen, wenn ich einen Wes Anderson-Film schaue, dann ist 90% Wahrscheinlichkeit, dass der Shot symmetrisch ist. Das ist halt sein Style, so, keine Ahnung. Wenn dir den nicht gefällt, ist halt schwierig, dagegen zu argumentieren. Verstehst du, was ich sage? Nee, das ist schon klar. Und natürlich ist es irgendwo eine Style-Entscheidung. Und ich kann das ja auch respektieren, dass er seinen Style so klar durchzieht. Aber ich habe halt das Gefühl, dass er, und auch Wes Anderson macht das manchmal, dass er es manchmal übertreibt, wo ich mir manchmal denke, dein Style untergräbt jetzt die Story. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sagen muss, da muss Style generell beim Filmemacher, finde ich, zurücktreten, wenn er emotionale Momente oder wenn er die Möglichkeiten auch der Geschichte oder der Figuren oder der Charaktere oder der Dialoge, wenn er die unterwandert. Und das macht auch Wes Anderson definitiv manchmal, dass er halt einfach zu viel macht in der Szene und die zu quirlig aussehen lässt. Und dadurch ist die Szene dann lustig. Aber natürlich ist dann klar, dass ich in der Szene nicht jetzt mit den Charakteren bonden werde, weil geht halt nicht so. Also er reißt mich dann aus dem Film halt raus an der Stelle, weil er mir halt zu sehr die filmischen Techniken um die Ohren schmeißt. Und das, finde ich, macht er halt hier auch immer wieder, dass er ja nicht einfach sagt, okay, Cyborg hat ja eigentlich an sich eine emotionale Story. Und da merkt man ja, das würde ja schon gehen, Und bei Cyborg, finde ich, hat er die Balance am besten, weil der Typ sieht zwar komplett lächerlich aus, CGI-mäßig, aber um ihn herum passieren zumindest mal nicht völlig absurde Sachen, sondern er steht halt wirklich mal in der Wohnung und darf dann Dialog führen mit seinem Vater und muss nicht irgendwie währenddessen immer, weiß ich nicht, sonst was unternehmen. Und das ist, glaube ich, mein Problem, dass diese Momente werden immer seltener, wo er einfach den Figuren schon auch ihren Raum lässt. Weil die Figuren sind nicht einfach nur Platzhalter für coole visuelle Effekte. Und das, habe ich den Eindruck, wird es bei ihm langsam. Also ich bin anderer Meinung. Ich habe wirklich den Film, also ich habe den Film wirklich genossen. Der Film hat auf jeden Fall für mich auch seine Schwächen. Aber für mich ist alles, was du gesagt hast, keine Schwäche von dem Film, sondern also tatsächlich dieser Style, das ist genau das, was mich halt zu Zack Snyder-Filmen hinzieht. Es ist nicht das, was man gewohnt ist zu sehen, so von wie Superheldenfilme aussehen. Es sieht anders aus, die Stimmung ist anders. Ich finde auch die Figuren vor allem, also jetzt im Snyder's Cut auf jeden Fall, kommen die Figuren auch nicht zu kurz. Eigentlich hat wirklich jede Figur irgendwie ihren emotionalen Höhepunkt in dem Film. Bis auf Batman vielleicht. Der kommt tatsächlich ein bisschen kurz in dem Film. Was in der Kinoversion komplett andersrum war, aber das ist, glaube ich, generell was ich tatsächlich, glaube, deswegen bin ich da so energisch, weil ich finde, hier ist Potenzial. Und das vielleicht muss ich meine Kritik auch einfach klarer machen, weil sie ist nicht nur als Kritik gemeint, sondern sie ist gleichzeitig auch ein Lob, weil ich mir das auch in dem Teil wieder dachte. Ich fand, die stärksten Momente eigentlich der Charakter waren die Interaktion mit Jeremy Irons als Alfred. Ich fand das so gut. Ich fand wirklich diese, und da habe ich immer das Potenzial gesehen und dachte mir so, ich würde, und das meine ich völlig ernst, ich habe richtig Bock auf den Robert Pattinson Batman, ja, aber ich würde mir völlig unironisch nochmal einen Teil anschauen, wo Ben Affleck eine eigene Story als Batman hat. Vielleicht die Story, warum er so verbittert und so abgefuckt ist irgendwie bei Batman vs. Superman dann. Gib mir die Story davor, wie er mit Alfred einfach eine normale Batman-Story löst. Einfach, wo man einfach mal weil die beiden in der Kombination, Ben Affleck und Jeremy Irons, fand ich super. Ich fand das richtig gut gecastet. Ich hätte da Bock drauf. Ich bin da überhaupt nicht einer von den Affleck-Hatern. Das wäre gekommen. Das ist ja angeteasert mit der Lex Luthor-Szene am Ende. Aber Frage an dich auch, weil das ist das Problem, was ich glaube, was sich jetzt auch bei Marvel zum Beispiel auch erst jetzt richtig ganz konkret stellt. Und man merkt, finde ich, auch jetzt schon, dass es schwierig wird. Glaubst du, dass es geht, dass du, wenn du erstmal zum Thema Weltuntergang eskaliert bist, kannst du dann überhaupt nochmal zurück und diese kleineren Geschichten erzählen? Weil gerade diese Lex Luthor-Credit-Scene nochmal am Ende, ich fand es total albern. So in der Vorstellung, oh Gott, das Bedrohliche an der Szene ist, Lex Luthor hat gerade die echte Identität von Batman verraten. Und ich dachte mir in dem Moment nur so, spielt das irgendeine Rolle noch? Die mussten gerade buchstäblich um den Untergang der Welt kämpfen. So fühlen sich diese Stakes einfach noch so bedrohlich an, wenn man schon über diesen Punkt hinaus völlig eskaliert ist. So, also das ist, glaube ich, das Problem. Auch wieder in dieser Reihenfolge, weißt du, wenn du diese kleineren Stories zuerst hast, dann ist es halt eine Eskalation, die schrittweise zunimmt. Mhm. Aber hier hat man ja mit dem Größten angefangen, mit, hey, hier ist Darkseid und Motherboxen und sonst was alles. Und zwischendurch kommt noch Jesse Eisenberg, der sagt, ich weiß, wer Batman ist. Ja, Alter, das ist mir völlig egal. So, das ist whatever. Also ich wusste nicht mal mehr, ich hatte nicht mal mehr das Gefühl, dass es überhaupt ein Geheimnis ist in dieser Welt, weil Bruce Wayne jetzt auch nicht den Eindruck macht, als wenn er super ein Geheimnis draus machen würde. So, also weiß ich nicht. Also er offenbart sich ja auch dem Flash ganz bereitwillig, ohne so wirklich sicher einschätzen zu können, ist der Typ gut, ist der böse? Ja, aber er weiß halt auch, dass Flash seine Identität versteckt, deswegen kann er sich sicher sein, wenn ich ihm meine Identität sage, dann weiß er, dass ich seine Identität weiß und das halt, weißt du, was ich meine? Das schon, aber wer sagt ihm denn zum Beispiel, dass der Flash nicht ein irrer Typ ist, der ihn irgendwie, also es ist ja nicht belegt an der Stelle, also er weiß ja nichts über den, außer über eine Kameraaufnahme, dass der Typ schnell rennen kann. Es kann ja auch komplett irrer sein und dem Verräter, wer er ist, so das meine ich nur. An der Stelle ist es halt so, an der Stelle hatte ich ja das Gefühl, okay, Geheimidentität von Batman und solche Sachen, klar, Kent scheint sowieso völlig geschmatzt zu sein. Das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis mehr, weil wie sonst wäre die Logik, dass zum Beispiel Lois Lane immer zu diesem Grabmal geht und also auch dann, wenn er ja wiederkommt, dann nennt sie ihn ja auch Clark, also die Polizisten sind ja auch dabei. Das heißt, diese ganzen Geheimidentitätssachen, das hat ja Marvel auch relativ schnell aus dem Fenster geworfen, finde ich auch in Ordnung. Ja. Also man kann auch sagen, ist ja egal, spielt ja keine Rolle mehr, ob jetzt alle wissen, wer Bruce Wayne, oder dass Bruce Wayne Batman ist. Aber eben dann fühlen sich so Szenen wie mit Lex Luthor am Ende wieder total unorganisch an. Da denke ich mir so, aber was spielt denn das jetzt bitte noch für eine Rolle? Ja, das hätten wir in dem geplatzten Ben Affleck Batman-Film gesehen. Also, ja, schon, aber was haben sie denn hier verloren, die Szenen? So, ist ja okay, wenn die dann in diesem, wenn das Opening für den Batman-Film ist, Lex Luthor trifft sich mit Deathstroke und verrät ihm, dass Batman Bruce Wayne ist. Okay, cool, aber was hat's hier verloren? Was soll das in diesem Film? Dieser Film hat für mich gefühlt 6 End-Credit-Scenes, die da irgendwo, die nicht alle am Ende stehen, sondern die manchmal zwischendurch vorkommen. Und ich frage mich immer so, was hat das jetzt mit der Geschichte zu tun, die du jetzt gerade erzählen willst? Du willst doch jetzt gerade diese Story von Steppenwolf und der Gründung der Justice League erzählen. Wieso muss ich jetzt noch wissen, dass Martian Manhunter sich als Menschen ausgeben, als andere Menschen ausgeben kann? Sowas? Damit ich Bock auf die nächsten Filme habe. So, also, ich war da voll so, oh fuck, ich will wissen, wer das ist und was der macht und was der kann und keine Ahnung. Also mich hat ja, das aber gehypt, also ich bin da voll dabei. Aber ist das für dich nicht trotzdem in der Story dann so ein Stopper? So ist es nicht trotzdem, fühlt sich das für dich also nicht so an, dass man da kurz anhält rechts und kurz rechts ranfährt und sagt, hey, wir müssen ganz kurz nochmal nach dem Weg fragen. So fühlt sich für mich das halt an, wenn diese, und das ist bei Marvel exakt das gleiche Problem, diese Easter Eggs sind für mich teilweise wirklich der Tod des Storytellings, wenn man immer wieder erzwingt, ey, hier ist noch ein Ausblick auf was anderes. Und eben, manche von denen kriegen es dann hin, manche Teile. Aber also Winter Soldier gilt jetzt einer der besseren Marvel-Filme zum Beispiel. Wie weird wäre das, wenn mittendrin plötzlich Thor auftaucht und wir kurz teasern, hey, in Asgard geht aber auch ganz schön der Shit ab. Sondern es würde mich halt einfach aus dem Film werfen. So, lass mich doch bitte in der Story, siehe, die jetzt gerade wichtig ist, einfach drin. Siehe, welcher Thor ist es, wo Thor auf die Erde kommt und dann diesen, Thor 3, den du hast besonders. Bei Thor 3, als er auf die Erde kommt und dann dieses kurze Scharmützel mit Doctor Strange auf einmal drin kommt. Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, was das soll. Wie gesagt, ich will überhaupt nicht hier sagen, Marvel wär perfekt in der Hinsicht. Aber dadurch, dass sie halt natürlich so viele Filme gemacht haben, gibt es halt ein paar, die es relativ konsequent hinkriegen. Oder sie werden ja auch mit dem Groove langsam warm. Aber diese Geduld hat man hier halt gar nicht, finde ich. Und das ist mein Problem, glaube ich, dass man hier die ganze Zeit sagt, das ist ein Teil, das ist ein Puzzlestück von 17. Und das lässt man mich halt ununterbrochen spüren. Und ich hätte einfach gerne einen Film, der für sich funktioniert, der für sich alleine auch steht, weil zeig jetzt mal Justice League, diesen Zack Snyder Cut, zeig den mal irgendwem, der sich nicht wie wir andauernd in so Zeug einliest und aber ja, ein bisschen Einblick in Behind the Scenes hat. So, was soll denn der mit dem Zeug anfangen? Ja, so, nichts, aber für so eine Person gibt's diesen Film auch nicht. Das ist halt, Zack Snyder wollte halt diese 5 Filme am Stück erzählen und zusammen gehören die halt und Stück für Stück erzählt er die Geschichte und ob die jetzt alleine stehen oder nicht. Und halt, also ich finde, die Filme machen alleine auch Spaß, aber sie machen auch Bock auf die nächsten Filme. Nein, aber von der Logik her, ist es logisch, dass man was teasert, was man aber in dem Film nicht erklärt? So, also, dass man Sachen, dass man sagt, hey, hier ist eine Figur, aber ich erklär euch erst im nächsten Teil, wer diese Figur ist. Aber die Figur kommt jetzt hier trotzdem schon vor. Ja, also rein von der Storytelling-Struktur ist das doch komisch. Natürlich ist es komisch, aber also ich finde es jetzt auch nicht komisch, sondern es beschäftigt halt den Zuschauer und man kann sich irgendwie Theorien überlegen oder so. Also mir hat das zumindest ich verstehe, was du sagst. Manchmal kann es wirklich irritierend sein. Aber, wie zum Beispiel auch die letzte Szene jetzt im Snyder's Cut mit Joker und Batman, so, das war selbst mir ein bisschen too much, aber die Szene war offensichtlich nur drin, weil er wusste, dass er seine Fünfologie, wie heißt es dann? Quintologie. Ach, gute Frage. Ja, vielleicht. Nicht vollenden kann, deswegen hat er die Szene halt noch reingepackt, um zu zeigen, was hätte sein können, so ein bisschen. Das war mir auch too much. Aber im Grunde hatte ich, also als sich Martha dann in den Martian Manhunter verwandelt hat, war ich so, oh nice, cool, neuer. Was kann der? Was wird der machen so? Aber genau die Reaktion, die du beschreibst, ist genau für mich. Ah, cool, noch ein neuer. Das ist für mich so wie so eine Spielzeugreihe. Und dann so, und jetzt der neue Batman, jetzt mit Eisstrahl. Ja, okay, cool. Also mir hat auch der normale gereicht. Und ich kenne noch nicht mal die anderen 6 Mitglieder von Justice League, aber schön, dass du Nummer 7 schon teaserst. So. Ich weiß noch nicht mal, wer Aquaman im Grunde ist. Weil Aquaman, das muss man wirklich mal sagen, es ist ja auch gar nicht möglich. Es ist auch gar nicht so ein Kritikpunkt, wo ich sage, das hätte man schaffen können. Ich glaube tatsächlich, die Sachen, die ich hier teilweise bemängle, die kann man auch nicht in einem Film schaffen. Das geht nicht, egal wie talentiert du bist. Das schafft auch ein Nolan nicht oder es hat auch kein Spielberg oder Kubrick geschafft, weil er will zu viel für einen Film. Also wie soll das gehen? Also Aquaman ist ja innerhalb dieses Films gar nichts. Der ist einfach nur ein cooler Surfer-Bro, der irgendwie ein bisschen grummelig ist und am Ende ist das auch immer noch. Er hat auch keine Entwicklung, muss man sagen. Aquaman ist am Ende dieselbe Figur wie am Anfang. So, also er ist halt einfach. Naja, er hilft ja auch am Anfang schon Menschen. Er hilft vielleicht nicht, die Welt zu retten, aber auch am Anfang rettet er ja schon irgendwelche Fischer und so. Also, Aber, hat er jetzt die große Entwicklung durchgemacht? Ja, eine große Entwicklung nicht. Also Aquaman ist tatsächlich in dem Film die Figur, die, glaube ich, am wenigsten. Ich glaube, man könnte ihn rausschneiden und es würde gehen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es auffallen würde. Er ist halt dabei, weil er halt dazugehört bei der Justice League. So. Aber er hatte ja auch einen Einzelfilm, der kam nach Justice League, glaube ich, raus. Ne? Den habe ich aber bis jetzt nicht gesehen. Das ist, glaube ich, wirklich, ich habe sie jetzt alle irgendwann doch nachgeholt, obwohl ich echt keinen Bock mehr hatte nach Suicide Squad. Aber jetzt habe ich ja Shazam auch neulich mal geguckt und Aquaman ist, glaube ich, auch gerade auf Netflix. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir den jetzt noch angucke. Mehr so aus dem Grund, weil ich einfach sehen will, wie weird es ist, dass Willem Dafoe in diesem Outfit da rumläuft. Ja, Willem Dafoe hat eine ganz andere Frisur in Aquaman. Ganz, ganz anders. Ach, schade. Ich finde das so witzig, dieser alte Mann mit diesen viel zu langen Haaren. Ja, das sieht so komisch aus. Das habe ich auch nicht verstanden. Und was auch merkwürdig ist, in Aquaman funktioniert das Unterwasserreden ganz, ganz anders, als sie es in Justice League machen. Stimmt, das habe ich auch schon irgendwo gehört, dass es ganz komisch ist, dass sie ja eben hier noch diese Bubbles machen müssen, weil es ja auch als Gesellschaft super unpraktisch ist, total, dass sie nicht unter Wasser reden können. Also in Aquaman, wenn sie dann diese Bubbles machen und in der Luft reden, dann müssen sie immer erst Wasser auskotzen. Das ist relativ witzig. Cool. Aber Aquaman lohnt sich, das ist zum Beispiel ein ganz anderer DC-Film. Ja, aber das hast du bei Shazam auch gesagt und ich muss sagen, Shazam hat mir nicht gefallen. Ja. Ich glaube, was Blockbuster angeht, da sind wir beide, kommen wir nie auf einen grünen Zweig. Aber nicht ganz, ne? Es gibt ja schon Filme, wo wir beide sagen, die gefallen uns. Also eben so bei den Nolan-Sachen, da können wir ja schon beide was mit anfangen. Aber ja, es ist wirklich witzig, dass wir bei vielen Blockbuster-Sachen weiter auseinanderdriften als bei dem anspruchsvollen oder provokanten Zeug. So, ja. Also können wir uns viel mehr darauf einigen. Aber bei dem Zeug hier ist immer so. Eine Frage hätte ich noch an dich auch. Das ist auch wirklich nur ein Randpunkt, weil ich bin der Letzte, der da einen Film hart für kritisieren will. Hätte es nicht dem Film gut getan, dass die noch 2 Monate länger an den Effekten arbeiten an manchen Stellen? Ja, dafür. Ich verstehe gar nicht, wieso die das jetzt erzwungen haben mit dem Release. Naja, also irgendwann ist das Budget halt auch zu Ende. Also das ist voll verkraftbar für mich. Also manchmal sieht man es absolut, dass die Effekte nicht die besten sind, aber ich glaube, der auffälligste Teil war für mich tatsächlich am Anfang mit Jesse Eisenberg. Da gibt es ja nochmal eine Szene, wo er im Raumschiff steht, von den Kryptoniern. Und ich glaube, sie haben ihn in das Wasser reingeschoppt. Ich glaube, er steht da nicht wirklich drin. Also ich weiß, dass er in Batman vs. Superman da ja drin steht, aber ich glaube, den Shot, den sie hier benutzt haben, da steht er nicht drin. Das wäre mir. Ich glaube, es sieht ganz komisch aus. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Es gibt so eine Szene, da sieht man irgendwie zwei Leute mal so ein bisschen wegrennen. Mhm. Und das ist offensichtlich CGI und es sieht aus, als wäre es von der PlayStation 2 irgendwie. Okay, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber vor allem, weil an manchen Stellen haben sie es ja, also Steppenwolf, Alter. Ja, er sieht schon total übertrieben aus, aber irgendwie hat die Rüstung schon was. Schon ganz mega, lustig. Also ich muss jetzt einmal kurz sagen, ich will ein bisschen was Positives zu dem Film hier auch noch reinbringen. Bitte, tu das. Also ich muss sagen, Steppenwolf, saubedrohlich. Die Szene, in der Cyborgs Vater stirbt, fuck. Mhm. Also wenn ich Cyborgs Vater gewesen wäre, ich hätte mir in die Hose geschissen. Wenn der da sauwütend reinspringt, dann steht da so ein Riesenviech, rastet komplett aus und stampft auf mich zu. Oh shit. Also da, wow. Also, das ist wirklich was, Cyborg, sag ich schon. Steppenwolf ist wirklich so bedrohlich in diesem Film. Grandios. Also, deswegen reicht mir auch die relativ flache Backstory von ihm. Aber er ist halt einfach dieser krasse, imponierende Bad Guy. So. Ja, ich glaube, im Vergleich, ich denke dann immer an andere Figuren, die auch eigentlich nur diesen Trait hatten, die eher physisch eine Präsenz waren, als dass sie jetzt die krasseste Story haben. Und, ja, da ist es dann wieder vom Ranking her schwierig, den irgendwo weiter vorne anzuordnen. Also ja, gegen Thanos zum Beispiel. Also ja, gut. Nee, gar nicht Thanos. Also, nimm mir mal einen Bane. So, ja, also die Story, die wir von Bane bekommen, ist auch relativ gering. Die kriegen wir erst zum Ende des Films raus. Aber die Präsenz, die ein Tom Hardy hat, obwohl er ein Mensch ist, immer noch. Ja. Also er ist ja nicht ein Überviech. Aber die Präsenz, die der in jeder Szene hatte, war so, Alter, ich hab richtig Schiss. Der Typ zerpflückt mich einfach wie einen alten dürren Zweig, wenn er Bock hat. Wobei bei Steppenwolf, vielleicht war es immer ein bisschen too much, so dadurch, dass der halt die ganze Zeit auch nur am ja, wie so ein Charging Bull. Ja, Jeremy Irons sagt es ja immer ganz passend. Er ist ja wie so ein Stier, der die ganze Zeit nach einer roten Fahne läuft. Ja, deswegen und natürlich ist er unaufhaltsam, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür das Wort bedrohlich wählen würde. Aber nicht, es ist schon klar, dass nicht die Szene, wo er in dieses Büro reinkommt und boah, ein Ding und völlig ausrastet, wo ist die fucking Motherbox? Und dann stell dir vor, du stehst da in dieser Kammer und oh shit. Ja gut, aber dann weiß ich sowieso, dass ich innerhalb von einer Sekunde tot bin. Das wird wahrscheinlich sogar sehr schmerzlos, weil der Typ ja einfach mich nimmt und an die Wand wirft. Ja, fuck mal. Also ich habe das angeguckt und so, das war wirklich, also da hatte ich wirklich so, wow, shit. Ja, da dachte ich, okay, da träume ich heute schlecht von. Ich habe noch einen Aspekt, den ich loben will, nachdem ich hier der miese Peter bin. Ja. Ich fand der Soundtrack ist ja ein anderer. Es war ja im Original Justice League war es ja Danny Elfman. Also es ist immer schwierig, Original Justice League zu sagen. Eigentlich ist es unfair. weil sagen wir einfach in dem Whedon-Cut, ja. Weil der Original ist ja eigentlich Zack Snyder, muss man schon mal sagen. Ja. Aber eben, der hat komischerweise auch den Soundtrack geändert, also dann musste plötzlich Danny Elfman Musik dafür machen. Und hier ist jetzt wieder, wie heißt er nochmal, Tom Holkenberg oder sowas, ja, irgendwie so. Junkie XL, ist sein Künstlername und der hat ja auch schon bei Man of Steel mit Hans Zimmer zusammen die Musik gemacht. Mhm. Und hier kommt sein Soundtrack auch zurück. Und da gab es ein paar schöne Stücke. Also primär fällt mir da ein, gerade in Cyborgs Origin-Szenen oder in seinen Background-Stories-Szenen fand ich sehr, sehr schön. Also eben musikalisch ist hier auf jeden Fall mehr aufgeboten als im anderen. Was ich schade finde, weil ich meine, sie haben das perfekte Theme für Wonder Woman, dass das zu kurz kommt und dann dafür dann dieses ja, da gibt es einen anderen Gesang. Ja, dieses melancholische, so, das finde ich passt nicht zu Wonder Woman, wenn sie da richtig loslegt. Ab und zu wird es angespielt, so ihr Original. Ja, eine Szene gibt es schon. Also in einer Szene ballern sie sich schon mit ihrem Original dazu. Aber halt, dann wird es wieder unterlegt mit diesem neuen, also ich fand das neue jetzt nicht schlecht oder so, aber das ihr Original ist halt einfach so stark, das ist so gut. Aber ich glaube, ich hätte es nicht mehr gewollt, weil also das Besondere an solchen Themes ist ja auch, dass sie nicht penetrant die ganze Zeit zu hören sind. Also auch zum Beispiel die Szenen, wo so das Man of Steel-Theme, ich weiß nicht, ob es das Theme ist, aber ja, dieser klassische Piano-Klang da einfach nur, genau. Nee, ich meine gar nicht dieses Epische, ich meine gar nicht dieses Dadadadadum, sondern es gibt dieses, wie soll man das erklären? Das sind, glaube ich, nur so ein paar, so ein Klavier, das sind nur so einzelne Tastenschläge und die sind, ja, die sind und zum Beispiel auch schon, wenn man bei Man of Steel den Trailer anguckt, das ist auch schon drin. Und es fängt immer damit an mit dem und dann kommt so und das ist der Sound von dem World Engine aus Man of Steel. Okay. Okay, ich meinte schon eine recht ruhige Musik, ne? Ja, genau, das fängt mit dem und dann siehst du Superman irgendwie rumfliegen, weil das immer sein Grundthema ist. Das ist halt das Geile an Zack Snyder. Also, sorry, Man of Steel, es zieht sich in der Musik durch, das ist immer noch der Moment, der ihn definiert hat. Das ist quasi seine Geburt, wo er das erste Mal töten hat müssen, was er eigentlich nie wollte. Und das ist immer das, wo er nicht zurück will, aber ja. Ich bin echt nicht sicher, ob wir vom selben Musikstück sprechen, weil ich das jetzt gar nicht mit der Szene verbinde, wo Zod stirbt. Das sind eher so die Momente auf der Farm, wo er noch ein Kind ist, die ich meine. Ja, in Man of Steel kommt das noch nicht vor. Das kommt erst in Batman wie Superman fängt das an. Achso, nee, aber das, was ich meine, ist aus Man of Steel, okay. Das Musikstück. Das ist so ein ganz langsames, das müsste ich jetzt raussuchen. Und das kommt zum Beispiel auch in der Szene vor, wo er jetzt in dem neuen Teil, wo er durchs Raumschiff läuft und sich die Anzüge anschaut. Und genau da läuft dieses Theme. Das ist nämlich nur so ein ganz leichtes Piano-Klimpern. Aber ich erkenne es sofort wieder und merke sofort, okay, das ist hier Supermans Musik. Und das ist super, dass man diese Wiedererkennungswerte trotzdem schon geschaffen hat, obwohl man nicht so viele Filme hatte. Also eben auch Wonder Woman hat ein super starkes Theme bekommen und man verbindet es sofort mit ihr. Also manche Sachen hat man ja schon geschafft, ikonografisch festzusetzen, schon innerhalb dieser kurzen Zeit. Also das zeigt ja auch immer wieder das Potenzial der Sache. Ja. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass, also was ich mir jetzt wieder dachte, weißt du, wofür ich echt keine Fortsetzung brauche, ich weiß schon, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber fucking Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Ich finde das so schlimm. Also auch diese eine Szene, dass ich die nochmal sehen musste, ich finde das so miscastet. Also der Typ, der kann in manchen Filmen echt was und der ist ein creepy Dude. Aber was er hier macht, ist einfach nur, keine Ahnung, Mark Zuckerberg aus The Social Network aufgewärmt, aber irgendwie ist das Essen doch schon schlecht geworden. Man sollte es nicht mehr essen. So kommt mir das vor, sein Lex Luthor. Das ist so schlimm. Und das ist ja hier wirklich nur eine Szene. Wir brauchen ja gar nicht davon zu reden, wie er über Superman wirkt. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich finde, er passt nicht in diese Welt. Er passt überhaupt nicht zu den anderen Figuren. Das ist, ach, na ja. Also ich mochte ihn. Wen ich miscastet finde, ist Jared Leto. Also er hat weder unter David Ayer, gut Joker gespielt, noch unter Zack Snyder in der Schlussszene jetzt. Ich verstehe das auch nicht. Also sorry, Jared Leto hat ja eine Zeit lang ganz interessante Filme gemacht, aber mittlerweile es nervt mich auch, wenn ich ihn sehe. Das ist so pretentious irgendwie. Für Blade Runner muss ich ein paar Monate blind leben, obwohl er in Blade Runner irgendwie auch sehen kann mit diesen Dingern. Also keine Ahnung, komm, fuck. Ja, und vor allem auch, eben, das war ja das, was er bei Suicide Squad gemacht hat, wo er dann den anderen Leuten im Cast irgendwelche weirden Sachen geschickt hat, weil das einfach jetzt sein Charakter ist. Ich denke, und hier auch wieder, es wirkt so überhöht und so übertrieben, wo ich mir denke, der Joker ist eine super spannende Figur und jeder soll damit auch sich ein bisschen ausleben und was anderes machen. Und was er macht, ist halt einfach, ich finde, er hat halt einfach völlig aufs falsche Pferd gesetzt. Und seine Art, diese Rolle zu spielen und es ist einfach nur anstrengend, wirklich das zu sehen. Es fühlt sich so an, als hätte keiner irgendwie den Mut gehabt, ihm zu sagen, hey, lass das mal ein bisschen anders machen. Ja, genau, mach einfach mal was anderes draus oder so. Aber ging ja nicht, weil er war ja in seiner Rolle, auch am Set die ganze Zeit. Das ist halt das Problem mit Method Acting, so, ja, keine Ahnung. Wie willst du einem Schauspieler irgendwie, der den ganzen Tag in seiner Rolle ist, sagen, mach das anders, so. Ja, und vor allem im Normalfall hast du halt dann wenigstens diesen Fall, wenn es sich ausgezahlt hat, so bei einem Daniel Day-Lewis, dann ist so dieses Jahr, der war sicher schlimm am Set. Ja. Aber hey, er hat jetzt seinen dritten Oscar. Daniel Day-Lewis, der hat halt auch die Intelligenz und setzt eine Rolle halt gleich richtig an oder setzt sich vermutlich vorher mit dem Regisseur zusammen und klärt es mit ihm so, wie er das macht und wie er das ansetzt und geht dann los, so. Ja, der einfach die Intuition. Ich weiß auch gar nicht, wer da schuld ist, ob man wirklich sagen kann, er hat es komplett alleine ausgearbeitet, aber in jedem Fall, wer auch immer das verbrochen hat, Also vor allem nicht, das ärgert mich vor allem in dem Fall, weil ich finde Ben Affleck, das ist keine schlechte Idee gewesen als Batman, aber ich habe ja vorher noch gesagt, ich will den Batman-Film sehen mit Ben Affleck, ja, aber auf keinen Fall mit diesem Joker. Nee. Bitte nicht. Nehmt einen anderen Bösewicht, irgendeine ganz andere Story, meinetwegen macht nochmal Mr. Freeze, schießt mich tot. Aber wehe, wenn ich Jared Leto, ich will den auch nie wieder als Joker sehen. Nee. Also bitte das. Ich hoffe auch, dass James Gunn macht ja dieses Suicide Squad Remake, Reboot, keine Ahnung, ist so ein bisschen vage, glaube ich. Ja, es ist so halb, ja, ein Soft-Reboot, glaube ich. Und also bitte lass da keinen Joker mehr vorkommen. Also nicht Jared Leto. Das ist einfach, das war einfach der größte Misstep ever. Und ein bisschen tut es mir auch leid, weil Jared Leto in manchen Filmen schon passend besetzt ist. Da kann was, auf jeden Fall. Aber ja, eben. Aber ich glaube, aktuell ist der, ich glaube, seit er den Oscar gewonnen hat, findet er sich selber auch geiler, als er es sollte. Ich finde, der hat schon immer so gewirkt, einfach, weil er kann alles, Mode und Musik und natürlich. So, ja, boah, jetzt bin ich noch der Mega-Schauspieler am Oscar, weil ich irgendwie eine Transsexuelle gespielt habe, so, ja, komm. Ach Gott, schrecklich der Typ. Ja, oder irgendwie. Also, es scheint Leute, den möchte ich auch niemals begegnen. Ich finde, das ist so unangenehm. Ja. Das ist einfach so ein richtig von sich eingenommener Typ. Ja, ne, das verwirkt. Also ich liebe den in Requiem for a Dream, ich liebe den in Fight Club. Und ich finde sogar Mr. Nobody oder wie der hieß. Mr. Nobody, grandioser Film. So. Voll. Also schauspielerisch fand ich ihn echt nicht schlecht viele Jahre und auch passend besetzt. Aber seit der so ein bisschen, der ist, glaube ich, einfach besser, wenn er nicht so viel selber entscheiden darf. Ja, genau. Schauspieler. Vor allem er darf, der braucht einfach Regieanweisung. Er darf nicht solche Rollen spielen, wo er irgendwie groß aufspielen muss, sondern eher so leise Rollen. Weißt du, was ich meine? So, eher was zurückgenommen. Ja, genau. Und nicht so crazy Rollen wie den Joker jetzt. Das können ja tatsächlich nur Schauspieler wie Heath Ledger. Ja, eben. Und man muss ja auch was riskieren, weil auch Heath Ledger war sicher ein Gamble. Also habe ich immer mehrmals schon gesagt, ich war einer der größten Kritiker, als es hieß, Heath Ledger wird Joker spielen, habe ich gedacht, was, das kann ich mir gar nicht vorstellen, oh Gott. Mhm. Und wie großartig war das? Ja. Also man muss da ja auch zugeben, wenn man sich irrt. Das ist eine der größten Performances aller Zeiten, also das muss man wirklich so mal sagen. Aber, ja. Nee, eben und vor allem auch Jared Leto stinkt halt auch so ab, weil jeder andere es so viel besser gemacht hat. Auch ein Joaquin Phoenix, der ja auch, also klar, großartiger Schauspieler, aber hätte ja auch schief gehen können. Mhm. Aber es ist auch so bitter, weil man so merkt, jeder hat irgendwie einen originellen Take für die Figur gefunden. Und er steht halt daneben mit seinem völlig das hilft ihm halt auch sicher nicht, dass sein Make-up so viel übertriebener ist. Und alles muss irgendwie an ihm super edgy sein. Er hatte Gummihandschuhe an, aber auch eine SWAT-Weste. Und seine coolen Sachen, Grills und keine Ahnung. Fuck off. Genau, oh Gott, allein schon das. Damaged auf der Shield. Das hat er jetzt hier nicht mehr, das haben sie wohl. Damaged hat er nicht mehr draufstehen. Ich dachte, das ist das Einzige, was noch da ist. Aber ich glaube, es ist gar nichts mehr da. Die Tattoos sind irgendwie alle weg. Er hatte, glaube ich, auch so eine Träne unterm Auge tätowiert oder so in Suicide Squad. Und die Tattoos sind plötzlich alle weg. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber da haben ein paar Leute zu wenig Feedback gegeben und gesagt, Junge, nee, das machen wir nicht. Ich glaube auch, David Ayer ist nicht so ein guter Regisseur, ehrlich gesagt. Ich habe von dem immer noch nichts gesehen, außer Suicide Squad. Das ist diesen End of Watch. Das ist der einzige, den ich noch nicht gesehen habe. Aber zum Beispiel Fury. Ah doch, stimmt, Fury habe ich mir angeguckt. Ja. Letztes Jahr habe ich den gesehen, stimmt. Den habe ich nachgeholt. Den fand ich nicht schlecht, aber ja, auch kein Meisterwerk. Ne, das fehlt mir bei David Ayer-Filmen, fehlt mir immer so ein bisschen. Weißt du, das Konzept ist gut, die Idee ist nice, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen das Vielleicht ist der auch kein guter Einfluss für Schauspieler, weil mir fällt gerade ein, bei Fury war das doch auch so, da spielt Shia LaBeouf mit und der hat sich, glaube ich, doch einen Zahn ziehen lassen für den Film. Wochenlang nicht geduscht und so. Aber Shia LaBeouf ist ja nochmal ein anderes Thema, der ist ja auch so crazy. Ja, genau, aber der ist eigentlich so die Kehrseite von Jared Leto, weil der macht auch ziemlich irre Sachen für seine Filme. Ja. Aber ich muss sagen, gerade in letzter Zeit vor allem, wenn ich einen Shia LaBeouf irgendwo sehe, ich finde ihn richtig gut als Schauspieler. Er kriegt Sinn, Ja, und der ist, glaube ich, auch unangenehm, weil er auch völlig übertrieben das alles macht und eben, ich lasse mir den Zahn ziehen, ich dusche nicht und so. Aber zumindest kommt dabei was raus. Ja. Und Jared Leto ist leider die Variante, wenn es nicht funktioniert. So. Wenn du trotzdem völlig übertreibst, aber dann am Ende wirkt es total platt und überhaupt nicht deep. Ja, das ist wirklich echt. Also man merkt, dass er Schauspieler ist. Es wirkt recht gezwungen. Also wie gesagt, das Fazit ist wahrscheinlich für dich, du hättest auf jeden Fall Bock, die weiteren Teile zu sehen. Absolut, also das war wirklich nach dieser letzten Stunde, ich war so hyped und ich war wirklich traurig, dass es kein Justice League 2 und 3 geben wird von Zack Snyder zumindest. Ich war also wirklich traurig, weil ich mich echt dachte, wow, nice, was für eine geile Zukunft hätte das Universum so. Aber, ja. Also ich glaube, ich würde es mir vielleicht anschauen, wenn es einen ganzen Teil gibt, der nur in dieser Nightmare-Welt spielt. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz witzig, also auch wenn der fucking Joker dabei ist, hoffentlich stirbt er dann einfach in den ersten 5 Minuten. Aber weil an sich finde ich, wäre das ja mal, ich habe ja die ganze Zeit mich beklagt, dass so wenig Neues dabei ist, das wäre ja tatsächlich mal was anderes, Superhelden in der Apokalypse. So ein komplettes Mashup aber auch aus Leuten, irgendwie Mira und Joker und dann, wie heißt der, Deathstroke und Flash, ja. Flash war noch dabei, Cyborg noch, what the fuck, also So Nebencharaktere, die plötzlich mit krassen Hauptcharakteren zusammen sind. Ich glaube, das könnte wirklich witzig sein. Einfach ja, oder so. Vielleicht, also ich hätte gern einfach diesen Batman würde ich gerne einfach mehr erleben, der da mit seinem Ledermantel rumläuft und, ja, weiß ich nicht, dann irgendwelche Fallen aufbauen muss und so ein Schmarrn. Und das wäre irgendwie, okay, das kann ich mir vorstellen. Das wäre auf jeden Fall was, das habe ich sicher noch nicht gesehen. Ja. Aber ich bräuchte halt nicht nochmal Weltuntergangsszenario danach. Also ich brauche auch nicht, also das wäre für mich okay, der ganze Film darf einfach nur ich hätte gern Batman, glaube ich, in Mad Max-Universum. das hätte ich gern. Ja. So, das ist für mich völlig okay. Da muss auch am Ende auch nicht der große böse Typ kommen oder so, sondern das wäre für mich völlig in Ordnung. So, einfach nur 2 Stunden Batman, der irgendwie in so einer Wüste lebt und irgendwie damit klarkommen muss. Aber so sieht die Nightmare-Welt auch ein bisschen aus, ne? Wie Mad Max, Fury Road zumindest. Ja, voll, genau. Ja. Also wäre ein lustiger Joke gewesen, wenn im Hintergrund irgendwo so ein... Ja, auf einmal Tom Hardy. Ja, nice. Ja, vielleicht, wer weiß. Release the Snyderverse. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich würde es auch nicht verschreien, dass das jetzt komplett war, weil Fans sind scheinbar echt penetrant. Und der Hype ist groß um den Snyder Cut. Ich glaube, das für HBO oder für Warner wird einfach nur wichtig sein, wie viele Klicks kriegt das jetzt auf der Plattform. Mhm. Also wie viele Leute werden sich das jetzt wirklich anschauen? Und daraus werden sie vielleicht schließen, ja, macht es Sinn, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Vielleicht auch auf diesem kleinen Rahmen so, also dass es eben nicht nochmal ins Kino kommt, aber vielleicht dann eine Miniserie oder sowas. Ja. Eine einzige Sache muss ich noch ansprechen, eigentlich hatten wir jetzt einen guten Ausstieg, aber hast du verstanden, wieso er das Format anders gewählt hat für diese Version? Ja. Das ist ja jetzt im 4:3-Format. Und zwar ist der Film in IMAX gedreht worden. Mhm. Und 4:3 ist dem IMAX-Format näher als 16:9 oder das andere. Und hätte er das auf 16:9 umgestellt, dann wäre viel mehr von dem Bild weggeschnitten gewesen. Deswegen hat er es auf 4:3 gelassen, damit man quasi alles sieht, was er gedreht hat. Aber das ist ja eine Entscheidung, die er jetzt erst getroffen hat. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ursprünglich war der Plan ja, also er hat es zwar in IMAX gedreht, aber ursprünglich war das Format, das er gewählt hatte, war klassisches Letterboxd, also halt für die normalen Kinos. Und das hat er ja jetzt erst entschieden, dass es in 4:3 macht. Und ich habe nicht so ganz verstanden, was es soll, weil jetzt sehen die Leute es ja erst recht nicht auf einer großen Leinwand, sondern auf ihrem Fernseher oder ihrem Telefon oder was auch immer. Ja, aber es ist halt nichts vom Bild weggeschnitten und er meint halt, also ich habe ein kurzes Interview von Deborah Snyder gelesen, ist ja auch Produzentin und sie meint halt, das ist halt, so ist der Film gedreht worden und so soll er auch gezeigt werden. Mehr kann ich nicht sagen. Also mich hätte einfach interessiert, wieso er es jetzt erst so sieht und nicht vorher dann schon dafür plädiert hat und gesagt hat, 2017, nee, wir lassen das auf jeden Fall im 4:3. Ja, weil er nicht mehr beteiligt war in der Postproduktion. Ja. Also. Ja, aber ich glaube, es war schon angekündigt. Also es war schon klar, in welchem Format der Film laufen wird. Also das war, glaube ich, nicht eine Entscheidung, die Joss Whedon entschieden hat, sondern es war vorher schon auch klar, dass das ein klassisches Letterboxd-System hat. Ja, wie gesagt, also, ich habe nur eben das Interview, also er hat halt auch gesagt, das ist halt die Art von Film, so hat er den gedreht, so will er den releasen. Und Deborah Snyder hat es halt nochmal erklärt mit IMAX-Format und das ist halt ganz, also ich kenne mich halt nicht mit Formaten aus, aber sie meint halt, wenn es jetzt irgendwie ein 16:9 Format oder so wäre, dann wäre mehr vom Bild weggeschnitten als eigentlich. Nee, das auf jeden Fall, rein technisch, klar. Ich frage mich nur, was er da jetzt gerade noch am Rumbasteln ist. Er hat ja auch schon gesagt, es kommt auch noch eine Schwarz-Weiß-Variante von dem Film. Ja, mit mehr Joker-Szenen. Oh Gott. Naja gut, also wie gesagt, ich habe es jetzt auch nicht bereut, mir das angeguckt zu haben. Ich fand es allein schon interessant. Ich glaube, ich hätte gerne einen Film über das Making-of des Films. Mhm. So, das finde ich eigentlich sehr viel lustiger und viel interessanter, wie viel Warner Brothers auch hier verkackt hat. Und vor allem, es kommt ja immer mehr und dann Joss Whedon muss ja voll der Arsch am Set gewesen sein. Ja, also man kann ihm ja auch Rassismus irgendwie ein bisschen unterstellen, wenn er irgendwie so die einzig schwarze Rolle ein bisschen hart rausschneidet. Ja, generell. Also das Behind the Scenes ist so ein Clusterfuck. Ja, voll. Das würde ich wirklich gerne sehen. Wenn man da anfängt, man fällt in so ein Rabbit Hole rein. Das ist der Wahnsinn. Ja. Oh, ja. Und eins will ich noch sagen, der Schluss vom Film, als dann vor Autumn noch auf dem Bildschirm steht, ich habe ein bisschen geweint. Das ist die Tochter, wir haben es ja am Anfang gesagt, die sich ja umgebracht, das Leben genommen hat. Und das ist der Name der Tochter, Autumn Snyder dementsprechend. Und der hat ihr diese Version gewidmet. Und ich glaube, das wäre vielleicht was für Filmsemiotiker, den Film mal durchzuanalysieren, inwiefern man hier ja irgendwo das auch mitschwingen spürt, diese persönliche Tragödie. Es gibt ja zumindest schon mal eine Szene, in der Steppenwolf Leute verhört und dann sagt der Mann, hey, bitte lass mich gehen, ich habe Familie. Und dann sagt Steppenwolf, ja, das ist deine Schwäche. Und das wirkt vielleicht jetzt übertrieben, das da reinzuinterpretieren, aber ich glaube schon, dass die Art, wie er diesen Film angegangen ist und woran ihn das sich erinnert hat, ich glaube auch, das wäre vielleicht interessant, darüber nachzudenken. Ich glaube auch, dass dieser Snyder, also es fühlt sich, finde ich, zumindest so an, dass hätte mit dem Snyder-Cut dann irgendwie so ein bisschen diese Zeit auch versucht, irgendwie abzuschließen. Also vielleicht interpretiere ich auch noch ein bisschen zu viel rein, aber allein das eins seiner Lieblingslieder, Halleluja, das ist auch wieder im Abspann, ist es ja wieder. Also er hat es jetzt wirklich das dritte Mal irgendwo drin, glaube ich. Also ich habe mir den ganzen Abspann auch angeguckt, jetzt nicht nur, weil ich dachte, es kommt vielleicht eine Endcredit-Szene, sondern einfach, weil die Musik halt auch echt schön war. Also ich hatte wirklich Gänsehaut im Abspann, so, keine Ahnung. Aber ja. Ja, so krass war es bei mir nicht, aber auf jeden Fall kann man am Ende sagen, es ist eine klarere Vision und irgendwie ist es auch cool, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Ich wäre wahrscheinlich mehr begeistert, wenn es jetzt irgendwie einer meiner Favorite-Filmemacher wäre und ich sagen würde, ey, voll cool, dass Release the Wes Anderson Cut von Moonrise Kingdom oder so. Also, ich meine, der hat wahrscheinlich eh völlig gekriegt. Ich wollte gerade sagen, Moonrise Kingdom ist doch perfekt, so wie er ist, oder? Nee, natürlich eh, aber halt so irgendwer, der vielleicht, wo man das Gefühl hat, der wurde auch schon mal um seine Release das the Edgar Wright Cut of Ant-Man, so. Oh, ja, schau, das wäre was. Da wäre ich dabei. Da würde ich sagen, okay, das würde ich tatsächlich gerne sehen, aber der hat es ja nie fertig gedreht. Oder auch, was war im Gespräch jetzt auch, Solo, dieser Star-Wars-Film von Lloyd und Miller. Ja. Die wurden ja auch einfach gefeuert mitten in der Produktion. So bei manchen Leuten wäre es schon interessant zu sehen, was hatten die ursprünglich für eine Vision. Und das gibt es ja auch immer wieder mit diesen Director's Cuts im Nachhinein. Aber dann noch nie auf diesem Level, wo man wirklich gesagt hat, okay, du kriegst jetzt nochmal Geld und kannst das jetzt wirklich in Ruhe fertig machen. Ja, das Krasseste, was mir so einfällt, ist vielleicht Blade Runner mit seinen 100 Versionen, die teilweise auch ganz andere Geschichten erzählen oder beziehungsweise Ausgänge haben. Also das ist, glaube ich, ein bekanntes Beispiel mit den verschiedenen Cuts, aber das glaube ich, vergleichbarste vom Level her auch, ist tatsächlich auch ein DC-Film, und zwar Superman 2. Das war es damals so, dass Superman 1 und 2 wurden am Stück gedreht von Richard Donner, und dann haben die mitten in den Dreharbeiten vom zweiten Teil, haben die Richard Donner einfach gefeuert. Und dann kam einfach ein neuer Regisseur, musste den Film fertig machen, und ich glaube erst 2005 oder so, also wirklich ewig her, also die Filme sind ja Ende der 70er, glaube ich, kam dann irgendwer und hat irgendwie mitbekommen, dass es schon ganz viel Material gibt, was Richard Donner gedreht hat. Und dann hat tatsächlich Warner Brothers zugestimmt, und dann kam 2005, haben die den restauriert und haben tatsächlich den Richard Donner Cut rausgebracht, auch mit seiner Zusammenarbeit wieder mit dem Regisseur. Und das ist tatsächlich das Vergleichbarste. Und das hat auch darauf basiert, dass es gefordert wurde von Fans. Die haben dann auch tatsächlich da auch genauso eine Kampagne gestartet, nur ohne Hashtags damals. Dass sie den Donner-Cut wollen. Ja. Und der wurde tatsächlich dann veröffentlicht. Und eben, es ist wieder eine Superman-Story, im weitesten Sinne. Also, ja, DC. Ja. Ja, mal schauen. Okay, gucken wir mal, wo es hingeht. Du bist ja sowieso am Start und absolut, dass ich mich dann auch motiviere. Also ich will wirklich zum Schluss jetzt nochmal sagen, der Snyder-Cut lohnt sich. Wenn man das mochte vorher, absolut. Also wenn man Man of Steel und Batman vs. Superman mochte, dann klar, aber dann, ich glaube, die Leute brauchen wir auch nicht überzeugen. Die sind hier, glaube ich, Feuer und Flamme. Ja. Ja. Okay, dann Tobi, danke und sorry, dass ich immer so da den Gegenpol bei sowas ansteuere. Ja, ist schon okay, aber weil sonst würde ich, glaube ich, in meinem Fandom irgendwie ertrinken so ein bisschen. Ja, und vielleicht, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, ich glaube, wir teasern jetzt noch nichts an, nicht, dass wir es dann nicht einhalten können, aber theoretisch haben wir auch eine andere Reihe angedacht, die wir zusammen machen wollen, und ich habe das nicht vergessen, und vielleicht kriegen wir dafür auch noch ein bisschen Zeit, dass wir zusammen wirklich eine ganze Reihe machen, die du vorgeschlagen hast, was ich auch sehr schön finde, und da sind wir wahrscheinlich dann deutlich mehr auf einer Wellenlänge, weil das wird dann auf jeden Fall wieder mehr artsy und es werden speziellere Filme sein. Wird auf jeden Fall weniger Batman dabei sein, ja. Genau, ja, dementsprechend, darauf freue ich mich. Ich hoffe wirklich, dass wir das hinkriegen. Und ja, dementsprechend danke, dass du wieder dabei warst. Und das war's vom TorVV Podcast. Wiederhören. Wiederhören.